Ostern. Ostern never changes. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, habt ihr eure Freiheit gesucht und Weiß stattdessen noch gar Eier nicht. gefunden? Aber Ja, feiern wir dann hoffentlich bald alle wieder Auferstehung. ich habe einen Hasen mit Maske gesehen. Und wer hat ihm die Draußen. verkauft? Walter Kohl. Ach ne. Das war eine tolle Maske. Ja. Aber auch ganz schick. Bunt und angemalt so. Und was für eine Klassifizierung hat die FFP-Ei, oder was? Eine Ostermaske. Ja. Ja, Kampf gegen Extremismus fällt aus, Leute. Die wollten die Demokratie fördern, aber ich glaube, die haben nicht den richtigen Bagger, um Demokratie zu fördern. Ja, muss man das unter Tage machen, ja. Oder wie läuft das ab? Ich denke mal, das ist wie bei der Braunkohle. Es werden Grundrechte abgerissen, um Demokratie zu fördern. Man muss dahin, wo das Niveau ist. Ja, und bei den großen Ja. Hangsprengungen, ne, da kann schon mal ein Unfall passieren, ne? Hm. Ja, diese ganzen Kanarienvögel sind alle verendet von Demokratie fördern. Ja, es ist eigentlich fast schon unglaublich, dass sich Ja. CDU, CSU wie so ein sterbendes Tier vor dem Tod nochmal aufgebäumt hat. Ja, es geht noch nicht mal um Geld, ne? Ja, in gewissem Sinne ja schon. Sie möchten nicht, dass das Geld in die falschen Hände gerät oder so. Ich meine, wir hatten Ja. es ja schon vor ein paar Jahren, hat die Familienministerin Schröder ja schon einen entsprechenden Passus in diese Demokratie-Leben-Statuten reingeschrieben, dass man halt praktisch nur gefördert wird, wenn man auch nachweist, dass man auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Ja, ich glaube, Jo. Demokratie leben gab es doch damals noch gar nicht. Das hatte doch Das nicht, die. das war für Dann war irgendwas das anderes, das ne? Vorgängerprogramm. Ja, genau, weil die Dame war ja Familienministerin unter Schwarz-Gelb Und bis dann kam Frau Schwesig. 2009. Und dann kam Frau Schwesig, genau, und die hat sich gesagt: Lebe Demokratie. Ja, und vor allem wird das doch jetzt mittlerweile irgendwie so, wie soll man sagen, von einem allgemeinen, von so einem Vorgesetzten oder so, vom Ministerpräsidenten einfach abgezeichnet, dass die Vereine alle schon in Ordnung sind oder so. Ne? Das ist ja gar nicht der Sinn der Sache gewesen. Aber andererseits habe ich mich auch gefragt, ob die CDU wirklich, was will sie denn damit, mit so einer komischen Unterschrift, die sie dann bekommt. Kann man doch nicht wirklich was drauf bauen oder so. Also ich glaube, sie wollen eigentlich was anderes, aber sie schieben das jetzt vor, weil sie nichts anderes haben oder so, weil sie es sich anders formulieren können. Das ist mein Eindruck. Ja, also laut diesem Artikel von der Welt geht es schon um ein paar mehr Sachen, vor allen Dingen auch um die ganze Sache, wie man das überhaupt feststellen will, ob das was bringt, weil was sie hier halt eben auch schreiben ist, im Endeffekt ist es halt alles, ja, wir machen jetzt mal ein paar Netzwerktreffen und unterhalten uns mal eine Runde und das soll dann irgendwie Extremismus vorbeugen, wie sie halt eben auch schreiben, größtenteils geht es um Rechtsextremismus und ja, also das sind jetzt nicht alles irgendwelche Aussteigerprogramme oder so. Also ich Ja, im meine, wir haben Gegenteil, das ne? ja hier uns eigentlich fast mehr angeguckt als alle anderen Leute, diese ganzen Sachen von Doppeleinhörnern über Democratic Meme Factory bis zu was weiß ich nicht was. Diese ganzen Dinge, die da irgendwie an Ideen in den letzten Jahren da irgendwie entstanden sind. Ja, ich hatte das irgendwo anders auch gelesen und das war dann so dargestellt, dass die ganzen Gegenrechtsprogramme eher mehr so Pro-Multikulti-Programme waren. Ja, genau, das schreiben sie ja bei der Welt auch. Das hier Ja. auch, ja. Genau. Ja, und sie sagen dann halt, das ist jetzt für die Förderung der demokratischen Kultur oder so, aber die ganzen Sachen sind halt relativ einseitig, wie sie hier in der Welt halt eben auch schreiben. Es sind halt alles irgendwelche linken Projekte, die sie da machen wollen. Und ja, also ich wüsste jetzt nicht, dass die irgendwelche Dinge für, keine Ahnung, die Erhaltung des deutschen Konservativismus oder irgend sowas da irgendwie fördern die ja da jetzt nicht, ne? Oder demokratische Verfassungspatriotismus oder irgend sowas. Demokratische Traditionen, womöglich. Ja, ne, also das ist ja nicht, sondern es ist halt eben, ja, die Multikulti-Einwanderungsgesellschaft ist das Tollste und unser Heil und hat nur Vorteile, ne? Das ist so, die sind dann die Sachen, was sie da irgendwie meinen, ne? Und an sich Ja, schlechte ich ist halt die meine. ganzen bösen Rechten, die es alles kaputt reden, weil ansonsten gibt es ja überhaupt gar keine Probleme, wenn die nicht kommen würden und sagen würden, pui pui. Ne? So nach Ja. dem Motto. Und Integration und sowas ist ja eh falsch, ne? Das hören wir ja auch immer wieder. Ja, was die meiner Meinung nach hauptsächlich brauchen, ist irgendwie eine Anschlussfinanzierung und das Projekt hier ist jetzt nicht so nach vorne gegangen. Da können Sie Ja, vielleicht genau, wieder schreiben angeben. sie bei der Welt im Endeffekt auch, dass sie ja mit diesen ganzen Dingen, weil sie da ja auch, ja, also nicht halt sagen können, so, ja, das hat jetzt dies, das und jenes gebracht, sondern was halt bei diesen ganzen Evaluationen immer ist, die sagen dann so, ja, wir haben uns so und so oft getroffen und wir haben diese und jene Kampagne irgendwie gestartet, hier irgendwie was angeklebt von wegen keine Vorurteile und solche Sachen. Das ist halt das, was mit diesem Geld gemacht wird. Da wird halt was mitgemacht. Das Ja. können sie dann halt auch Da zeigen, werden so, Leute ja, hier, mitbezahlt, jetzt einfach, ne? wir haben Dinge getan, ne? Dinge tun. Aber dieser Transfer von diese Dinge, die wir da tun, also diese Annahme, dass das dann alles irgendwas bringt, irgendwen von irgendwas überzeugt, der da nicht sowieso vorher schon der Meinung war oder was weiß ich nicht was, das ist halt alles überhaupt nicht gegeben, ne? Stattdessen hast du dann so Sachen wie dieses No Hate Speech Movement oder so, die ja auch alle naselang den Leuten erzählt haben, dass man, keine Ahnung, gegen Männer nicht sexistisch sein kann oder gegen Weiße nicht rassistisch oder was auch immer, diese ganzen. Chris, bitte opfer hier nicht so rum. Ja, genau, das haben sie dann auch irgendwelchen Leuten gesagt, hier vor allen Dingen dem Christian von Alles Evolution hatten sie das, glaube ich, mal geschrieben, wenn ich mich da richtig erinnere, er soll nicht so rumopfern, ja, als er ihn eine normale Frage gestellt hat. Genau, und ich meine, das braucht kein Mensch und das ist auch nicht demokratische irgendwas Kultur oder so. Und generell mit diesen Sachen, ich habe mir jetzt auch letzte Woche irgendwie mal darüber nachgedacht, über dieses ganze Patriarchat, das Patriarchat muss weg oder so, wo ich mir dann auch denke, so, ja, also wenn ihr das jetzt so definiert, dass quasi das Patriarchat sich so äußert, dass es irgendwie Mehrheiten gibt von Männern in der Politik, in demokratisch gewählten Positionen. Tagsvorstand. Und dann wollt ihr das weghaben, das Patriarchat. Das bedeutet ja im Endeffekt, ihr wollt halt diese Leute von diesen demokratisch gewählten Positionen weghaben, ne? Und das soll dann irgendwie mehr Demokratie, gleichbedeutend sein, mehr Demokratie oder was? Also. Ja, so realistischer wäre, wenn sie für diese Stellen vor Ort und so weiter, wenn sie damit ja werben würden, was sie auch können, also dass sie einfach ein bisschen die Leute möglicherweise ein bisschen näher aneinander bringen und die Spaltung etwas weniger stark machen oder sowas. Aber sowas wie Demokratie fördern, das ist, oder Rechtsextremismus bekämpfen, das macht man sowieso nicht im Jugendamt. Das klappt sowieso nicht. Ja, und ich meine, So großer Anspruch, wir ne? wissen alle, was sich hinter diesem Variablenbezeichner Rechtsextremismus alles so verbergen kann, ne? Also das ist ja bei Weitem nicht nur irgendwelche Leute, die irgendwelche Tätowierungen mit Totenschädel oder sonst wie was haben und irgendwelchen Rechtsruck hören und irgendwelche, also jetzt eindeutig dem Rechtsextremismus zuzuordnende Dinge haben, sondern das ist ja unsere super tolle neue, alles führt zu allem, Dammbruch, Tatortfolge. Ja, vielleicht Hier. könnte man statt dieser Verpflichtung, da sich an Demokratieprinzipien zu halten oder so, lieber eine vernünftige Erfolgskontrolle mal einführen, ne? Dieser Projekte. Ja, und das schreiben sie, das ist halt nicht möglich, weil die ganzen Sachen ja nur irgendwelche Kultur irgendwie aufrechterhalten wollen. Und das ist ja gerade das, was ich gerade ausführen wollte. Dass ja diese ganze Sache, die sie jetzt meinen, die irgendwie zu irgendeiner Art von demokratischer Mehrkultur irgendwie führen würde, Dann so Sachen sind wie minimal, irgendwelche Leute vom Institut für demokratische Zivilgesellschaft sitzen bei der Naumann-Stiftung und sagen, Steve Bannon hat irgendwas mit Gamern gemacht. Und dann kommt kein Pixel mit Faschisten um die Ecke und sagt euch tausend, erzählt euch tausend süße Lügen über gewisse Konsumentenrevolten, von denen wir hier nicht von denen wir hier nicht lassen können. Na, also das ist ja ja. das, was sie da dann hinterher machen, ne? Also, und das ist ja auch das, was sie dann meinen, was dann dazu führt, dass irgendwie die Demokratie verbessert wird oder so. Ihren ganzen komischen Boogie-Männer, die sie sich in dem Hirn irgendwie ausgemalt haben, von irgendwelchen Aktivisten, die das irgendwie behauptet haben und wo sie einfach nicht von wegkommen, und universitärem Humbug über irgendwelche Dammbrüche, hier Extremismus der Mitte, irgendwelche. Dies führt zu das, führt zu jenes, Keimzelle ist Faschismus, gibt kein echtes Leben im Falschen, bla bla bla, der ganze Rattenschwanz halt, ne? Alles ist irgendwie Macht und die Macht muss man hinterfragen und ja, das ist ja das, was sie dann da machen mit ihrer Scheiße. Ja, wir fördern die Demokratie, indem wir demokratische Positionen diffamieren, wenn sie Ja. uns nicht links genug sind. AfDP und solche Sachen. Genau. Das ist ja auch die Frage, wie blicken denn diese Menschen, die da gefördert werden, überhaupt auf die Demokratie? Oder was verstehen sie darunter? Ich habe nicht das Gefühl, dass sie das Gleiche darunter verstehen wie ich halt. Was versteht Frau Giffey von Demokratie, wenn sie da mit ihrem getürkten Doktortitel immer noch rumrennt, ne? Ja. Macht sie doch nicht, oder? Ja. Sie hat doch gesagt, dass sie den jetzt ablegt. Aber sie ist ja nicht einsichtig bei der ganzen Sache, Ich dass kann den ja nicht alleine ablegen wohl. Also ja. hast du den eigentlich noch? Naja, das ist jetzt nicht das Thema eigentlich, ne? Aber sie ist eben auch nicht besser, muss ich nur sagen. Vielleicht sollten wir eher irgendwie ein Verantwortungsförderungsgesetz einbringen, dass Leute, die Blödsinn machen, auch wieder irgendwie die Verantwortung übernehmen und Konsequenzen ziehen. So wie das mal war. Ja, Tja, aber das versteht jetzt das die ist SPD meines Erachtens unter noch Arbeitsplatzförderung und Arbeitsplatzsicherheit, ne? dieses Ding Dass mit die Leute dem. nicht von politischem Projekt zu politischem Projekt tingeln müssen, sondern langfristige Arbeitsverträge haben auf Staatskosten. Ja, das fördert die Demokratie natürlich. Ansonsten schließt sich noch dem IS an, oder? Keine Ahnung. Wenn sie noch nicht ein neues Projekt kriegen oder so. Genau. Die Leute werden so von der Straße geholt. So kann man es auch sehen, ja. Das wird dann Ja, der was AS, soll der. denn sonst aus den Leuten werden? Die haben ihr ganzes Leben lang nur politische Propaganda gemacht. Gut, ich meine, die können bei Werbeagenturen arbeiten, aber sonst? Ja, aber die verkaufen ja dann nichts mehr. Wird uns das helfen, mehr Burger zu verkaufen? Get Ja, noch mit den Worker. Burgerbratern oder so. Das war jetzt große Krabbe, oder? Oder Krusty Burger, oder was? Grille Mall. Und wer von den dreien ist Plankton? Der in der Mitte? Gute Frage. Ich glaube, die Rechte, also Ja, ich Justiz, glaube auch rechts, die ist ist Plankton. am absonderlichsten. Aber das Rezept von den Leuten brauchen wir nicht klauen. Das ist eigentlich offensichtlich. Also. Das war mir so Zufall, das Rezept. Die krosse Demokratieförderung. Verstehe ich nicht. Demokratie Doppelpack. Wobei das ja im Englischen als Krusty Krab noch viel mehr Sinn macht. Crap meinst du? Krusty Crap. Genau. Mit P. Ja, das ist ja der Wortwitz quasi, der im Deutschen da Rusty verloren Krabbe. geht. Nee, Rusty ist Rusty, ne? Nicht Krusty. Krusty, der Clown. Genau. Das ist links die, glaube ich. Ja, das hier Die ist Giraffe hat ein. euch lieb. Oh, gibt's Genau. Nussecken? Ja, Royal, die hat aber auch schon was anderes geschrieben, ne? Bekannt vor der Name als Autorin. Das ist eine Leseempfehlung von mir. Das Buch habe ich mir geholt. Die Raff hat euch lieb, heißt das. Und die Frau Röhl ist die Tochter, eine von zwei Töchtern von Ulrike Meinhof. Und die schreibt ihr halt in dem Buch, die ist ihre Recherche von, ich weiß gar nicht wie viele Jahrzehnten, über diese ganze Bewegung halt. Also mit eigenen Erinnerungen, aber halt eben auch mit ganz intensiver Recherche und vielen Interviews und so. Ist auch ein ziemlich dickes Buch. Ich habe es auch noch nicht ganz durch, aber ich kann es trotzdem jetzt schon empfehlen, weil es einfach richtig wichtig ist aus meiner Sicht. Also, und da gibt es so viele Parallelen auch zu heute. Das Buch ist jetzt von 2018, also ist auch noch nicht so alt. Aber diese ganzen Sachen haben aus meiner Sicht auch nochmal enorm zugenommen, in den letzten paar Jahren. Das sind zum Beispiel so Sachen wie, dass diese Kommune 1 Leute irgendwie darüber fantasiert haben in irgendwelchen langen Aufsätzen, dass man doch irgendwelche Geschäfte anzünden sollte, irgendwelche Kaufhausketten und so, was ja dann hinterher Bader und hier die Enslin dann auch gemacht haben. Und als das da halt irgendwie theorisiert wurde von irgendwelchen Leuten, gab es halt eine ganze Wulst an Medienvertretern und Intellektuellen, zum Beispiel Günter Grass und so, die sich da lang und breit drüber ausgelassen haben, dass das doch nur Satire wäre und dass das doch niemand wirklich vorhätte und so weiter und so fort. Und da musste ich direkt an Hengami und solche Geschichten denken, hier mit Abfallentsorgung, Polizei und diesen ganzen Wir hatten Kram. doch erst letzte Woche die Frau Stokowski, die meinte, dass es viel Arbeit ist, wenn man alles anzünden will. Ich denke, darunter fallen auch Geschäfte. Ja, das ist auch wieder wahr. Da habe ich jetzt noch, soweit hatte ich jetzt gar nicht gedacht, aber da gibt es praktisch ja jede Woche irgendwelche Beispiele dafür. Oder junge Liberale erschießen, ne? Da hatten wir ja auch die ganze Szene da, die irgendwie das, wie war das Ding ja von dem Valudis, wo da die eine irgendwie mit der Wasserpistole da irgendwie vor der Tür steht und Peng Peng ruft oder so. Ja, genau. Na, und ja, also das ist auf jeden Fall eine ganz klare Parallele dazu damals. Und dann räumt die Frau Röhl auch mit diesem ganzen Kram, mit dieser ganzen Erzählung auf, dass diese 68er-Geschichte in irgendeiner Art und Weise irgendwie eine Reaktion auf irgendwelche Altnazis gewesen wäre. Also das, schreibt sie hier in dem Buch, wäre totaler Blödsinn und nachträglich quasi da rein interpretiertes Zeug. Alternative Geschichtsschreibung sozusagen, alternative Fakten. Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass sie auch ganz viel mit struktureller Gewalt argumentiert hätten. So weiß ich nicht, das klingt ja schon direkt so, ne? Weil wenn man sich diese Anfangstage von dem ganzen Zeug auf jeden Fall anguckt und sie bereitet das da halt eben alles nochmal ausführlich alles auf, es war quasi Verehrung und Preisung von dieser Kulturrevolution in China und in Vietnam. Das war diese RAF. Na, die wollten das alles gerne haben. Hier Rotgardisten und so ein Zeug, die durch die Gegend rennen und Hätten sie einfach in die DDR gehen können dann, ne? bei den Leuten gucken irgendwie, ob sie was zum Schminken zu Hause haben oder so, Konsumterror und da dann irgendwie, ja, halt die ganzen Leute alle umerziehen und dass sie dann da das richtige Bewusstsein kriegen und so weiter und so fort. Das war das, was sie machen wollten. Und das ist auch ganz klar, wenn man sich diesen ganzen Krempel anhört, den die in der Anfangszeit da irgendwie verzapft haben. Dieses ganze Ho Chi Minh-Geschreie und so. Das war das, was sie toll fanden. Das wollten sie unbedingt haben in Europa. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Buch, kann ich euch nur empfehlen. Wenn einer, also es macht einem echt ein bisschen Angst, wenn man sich anguckt, wie das halt heutzutage alles wieder hochkocht, derselbe Scheiß. Und aus meiner Sicht würde das auch in dieselbe Richtung irgendwie gehen. Ich meine, wir haben, das einzige Unterschied ist, was die früher APO genannt haben, ist jetzt eine IPO. Na, Ipo? Ist ein Ipo. also ist jetzt keine außerparlamentarische, sondern Ach so. innerparlamentarische Opposition. Ja, okay, stimmt eigentlich. Ja, und sie wissen nicht so richtig dann, wie sie mit der Macht umgehen sollen, ne, wenn sie immer nur dagegen gekämpft haben, sozusagen. Und vielleicht ist es auch irgendwann dann jetzt dieses Jahr noch eine Regierung oder so, keine Ahnung. Kann ja auch alles sein. Schauen wir mal. Und der Witz ist halt, das ist dieselbe Sendungsbewusstsein und dasselbe sich im Besitz der absoluten Wahrheit wähnen ist. Und bisher hat das halt hier noch, jetzt noch nicht zu Taten geführt, aber das ist die gleiche Arroganz. Wir wissen, was besser ist und deswegen haltet ihr die Fresse oder was auch immer, halt die Fresse, Bild. Naja, es hat ja auch schon zu Taten geführt, ne? Also Ja, jetzt. jetzt aber noch nicht, also noch nichts, was die Qualität der RAF erreicht hätte halt. Ja, das mag sein, ja. Aber es ist halt, wie gesagt, derselbe, die wussten ja auch, was gut für das Land ist, auch wenn sie nur eine kleine, verschwindend kleine Minderheit Ja, von genau, dieses Zivilisten ganze war. Springer-Ding, was du gerade angesprochen hast, das ist auf jeden Fall auch eine enorme Parallele, ne? Also das ist wirklich eins zu eins, derselbe Scheiß, den die immer noch labern. Und das sind die Progressiven, die sogenannten, ne? Die also seit Weimar eigentlich nichts mehr Neues noch dazu gelernt haben und ich jetzt auch immer noch mit demselben Scheiß von 68 um die Ecke kommen. Ja, so eine Art neue RAF wollte uns ja das öffentlich-rechtliche Verkauf mit dem letzten Tatort da, ne, dass die Männer sich zusammentun und eine terroristische Vereinigung gründen würden oder so eine Art. Ja, das ist Projektion halt, ne? Also, weil die feministische, ne, die Ja, und gar nicht marxistische, das wahre Problem sozusagen benennen, dass da sich ganz andere Leute zusammschließen zu die marxistische Netzwerken und Feministin so. hat ja auch schon zu Gewalt aufgerufen. Die hatte ja irgendwie geschrieben gehabt über diesen einen AfD-Politiker, den man da irgendwie angegangen ist, dass das ja irgendwie, dass das ja dieses kein Fußbreit oder wie auch immer wäre, ne? Was die Leute denn denken würden, was das bedeuten würde und so, ne? Also, das ist ja klar, ne? Also, das ist ja auch dieses Ding, alles umstürzen, so, ne? Und das haben wir ja heutzutage auch wieder jetzt im Spiegel und so. Spiegel und so kommt da natürlich auch nicht gut weg bei dem Ding. Und das fand ich auch so ein Ding, wo ich direkt an Gamergate auch denken musste. Sie schreibt hier in diesem Buch, dass damals diese Zeit und Spiegel und so und dieses Konkretmagazin, was ja die Meinhof und der Herr Röhl, der ihr damaliger Mann war und halt der Vater von der Autorin, die haben ja dieses Konkretmagazin da damals herausgegeben. Und ja, die haben halt gegen Springer gekämpft. Also die haben quasi alle zusammen irgendwie Geld in diese Leute da reingepackt und denen Aufmerksamkeit verschafft, um sich im Endeffekt einen Konkurrenten da auch abzuhalten, irgendwie in Form von den Springer-Medien halt. Und das finde ich auch ganz schön heftig eigentlich. Auch so ein Aspekt, der irgendwie, also habe ich jetzt noch nie irgendwie gehört gehabt, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Auch nicht. Aber auch ein mutiges Unterfangen, weil Springer ist angeblich auch ein bisschen gesponsert vom Ausland oder so. Das schafft man vielleicht Weiß ich sowieso nicht. nicht. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt Ist auf jeden Fall sagen. kein kleiner Verein und kein kleiner Gegner, mit dem man sich da angelegt hat. Ne? Ja, wie sagt man schelmisch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja? Ja, aber ich meine einfach so Opportunismus halt, ne? Und das sehen wir ja heutzutage halt eben auch, dieses ewige, wir packen irgendwelche Tichys Einblick auf irgendwelche Listen oder irgendwelche Achse des Gutens oder was weiß ich nicht was alles, Der böse ne? Kapitalismus und Stellen dann die lass in die uns Nähe was von sonst wie abrichten was oder fürs KDW. wie hat der Dingens da von hier Graf Lambsdorff irgendwie gesagt, dass der Tichy irgendwie kein Demokrat wäre oder irgendwie sowas, Antidemokrat oder irgendwie so, wegen diesem Meinungsding, was er da durchgelassen hatte, wo die Chebli da irgendwie mit Blödsinn irgendwie da benannt wurde. Und auch das solche Sachen, ne? Und da drehen die auch alle ab, diese ganze Gruppe da ja auch bei den Liberalen schon. Dieses Einblick ist total rote Tuch bei denen. Und ne, das ist halt auch so. Alles ist irgendwie, ich meine, die Amadeo-Antonio-Stiftung ist sich ja noch nicht mal blöd genug, irgendwelche YouTuber und irgendwelche DJs und was weiß ich nicht, was alles, irgendwelche Artikel zu schreiben, dass die Sexisten wären, irgendwelche Rassisten, keine Ahnung, wie was. Und solche Sachen, ne? Also, das ist halt auch alles. Dieser ganze Kram da, alles irgendwie zusammenpatschen Gefühltes Wissen mehr so. und naja, vor allen Dingen ist es halt auch Konkurrenz irgendwie. Leute, die halt dann auch irgendwie sagen, dass das, was die Amadeo-Antonio-Stiftung da irgendwie machen halt eben Quatsch ist, ne? Oder irgendwelche Tichys Einblick, die mit irgendwelchen Ex-FDP-Größen hier wie dem Görgen oder so, die dann irgendwie halt schreiben, dass die FDP da auf dem Holzweg ist mit dem Graf Lambsdorff und seinen sogenannten Sozialliberalen. Und so, ne? Und das findet man dann halt blöd. So, sind das halt alles Antidemokraten. So, Diskussion vorbei, ne? Also. Ja. Also, wie gesagt. Großer Quatsch. Das Buch? Weiß ich nicht mehr. So. Ist nicht unbezahlbar, auf jeden Fall. Aber das, was drinsteht, ist viel wert. Ja, die Uni Kassel. Kassel ist ja sowieso schon kein Ort, an dem man gerne sein will, und die Uni Kassel macht es noch ein bisschen unangenehmer. Ja, ist eigentlich die noch Wirkstätte von Herrn Kutschera. Es geht hier um einen 20-jährigen Lehramtsstudenten, der gleichzeitig Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Kreistag des Landkreises Kassel ist, der eine Arbeit abgegeben hat, in der er ausschließlich das generische Maskulinum So eine politische Aktion von dem. Ja, aber der hat auch gleich halt die Strafe auf dem Fuße bekommen, der hat nämlich Punktabzug dafür bekommen. Und die Uni sagt so, ja, es gibt keine hochschulweit geltende einheitliche Regelung zur Verwendung geschlechtergerechter Sprache. Gleichwohl steht es den Lehrenden grundsätzlich frei, die Verwendung geschlechtergerechter Sprache als ein Kriterium bei der Bewertung von Prüfungsleistungen heranzuziehen. Lol. Ist schon irgendwie. Es solle dabei jedoch auf Verhältnismäßigkeit geachtet werden. Zudem solle frühzeitig und transparent kommuniziert werden, dass geschlechtergerechte Sprache als Kriterium herangezogen werde. Außerdem wird angeregt, Infomaterial zur Verfügung zu stellen, damit sich Studierende, die mit dem Thema noch nicht vertraut sind, einlesen können. Mit dem Thema, ja. Mit dem Thema unserer politischen Ideologie. Eigene Kriterien einführen, sowas dürfen Professoren aber auch nicht unbedingt, oder? Und die Leiterin der Stabsstelle Gleichberechtigung, Silke Ernst, Stabsstelle Gleichberechtigung, warum muss ich an den Angriff Steiner denken? Die sagt, Lehrende könnten zum Beispiel in Hausarbeiten Punkte abziehen und so eine schlechtere Note geben, wenn die Geschlechtsbezeichnungen nicht korrekt sind. Bislang habe sie dazu noch keine Beschwerden erhalten. Dieses Vorgehen wird an der Universität auch nicht als Problem thematisiert. Tja. Jetzt aber wohl. Der Verein Deutsche Sprache hat angekündigt, dass sie hoffen, dass der betroffene Student halt den Mut aufbringt zu klagen, und hat angekündigt, den Prozess bis zum Bundesverfassungsgericht zu finanzieren, falls dem so ist. Ich hoffe, dass der junge Mann entsprechende Eier in der Hose hat. Ist ja Ostern. Und dann wir einen Präzedenzfall kriegen, weil das hat ja mit Wissenschaftsfreiheit auch gar nichts mehr zu tun im Endeffekt. Wenn Ja, es ich. hat was mit Freiheit der Lehre zu tun. Und auch wenn ich das hier gar nicht verteidigen möchte, wird das wahrscheinlich eine Rolle spielen, inwieweit das wirklich ins Gewicht gefallen ist, wenn er zum Beispiel dadurch eine schlechtere Note bekommen hat oder was nicht bestanden hat oder so. Dann schon, aber ansonsten glaube ich, wenn es vorher bekannt gegeben wurde, hier, das ist Kriterium, wonach benotet wird, dass er das darf. Ja, aber das ist doch kein Kriteriumpreis. Wenn der Professor vorher gesagt hat, hier, mach das bitte so und ich benote das auch mit, dann ist das Freiheit der Lehre. Wenn er das nicht gemacht hat, Ja, dann aber schon. der Und wie Professor gesagt, kann ja wenn dadurch halt er eine der schlechtere Prüfung Note bekommen hat oder so, allein durch diesen Fehler, dann hätte er einen guten Grund zu klagen, würde ich auch sagen. Aber der Prof Ansonsten kann doch nicht. auch nicht verfügen, dass die Leute nur dann benotet werden, wenn sie die Klausur auf einem Bein stehend und den Donauwalzer pfeifend Das ist ja gespielt wieder haben. nicht verhältnismäßig. Ja, oder nach Haarfarbe benoten oder so. Das ist ja auch nicht verhältnismäßig. Ja. Wieso, die können sich die Haare noch Ja, färben vorher? das Wenn Einzige, was ich ja das sagen will, Vorgehen ist, zur dass Sprache einfordert, ist auch ich nicht finde das ja auch nicht verhältnismäßig. gut, aber die Klage ist nur dann erfolgs, hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn wirklich er schlechter gestellt wurde durch irgendwas. Wenn ein Schaden entstanden ist. Ja, ja, also wenn er eine schlechtere Note bekommen hat oder sowas, ansonsten, ja. Das scheint ja so zu sein, wenn die sagen, Punkt abziehen. Ja, darum geht es ja. Und ich denke mal, dass er eher von der CDU da so einen Präzedenzfall schaffen wollte. Ne? Mhm. Entsprechend ist ja auch in Ordnung so. Wenn wir ruhig herausfordern, die Leute ein bisschen mit dem Quatsch. Naja, so oder so. Ich will, das ist Prinzip. Also. Politische Akte dürfen nicht benotet werden, hat der Betroffene gesagt. Und das finde ich auch eine richtig, eine gute Aussage. Also. Sonst können wir ja gleich irgendwie Abzüge vielleicht für Parteimitgliedschaft. Ich meine, der ist in der CDU. Wir wissen alle, die CDU ist praktisch der verlängerte Arm der AfD im Bundestag, ne, zusammen mit der AfDP. Vielleicht sollte man da gleich was abziehen. Oder vielleicht lässt man den gar nicht zu. Schwerer Überhang auf rechts. Am Ende infiziert er noch Kinder mit seinem konservativen Geschwafel. Also. Ja. Denke ich an Deutschland in der Nacht. Also ich bin ja dafür, weil ja Männer jetzt in der Unterzahl sind, Universitäten sollte nur noch im generischen Maskulinum geschrieben werden, damit Männer das Gefühl haben, dass sie auch studieren können, ist meine Meinung. Ja, damit Männer auch sichtbar sind. Das wäre, das etwa eine Männerquote an den Universitäten? Das wäre gendergerecht. So wissen die das gar nicht, dass sie auch studieren dürfen, habe ich gelernt. Das ist doch die Logik. Deswegen generisches Maskulinum Akbar. Formel 1. Endlich mal ein Thema, das mir Spaß macht hier. Mario Andretti. Mario Andretti, genau, ein der große alte Mann des amerikanischen Rennsports, hat sich zu Lewis Hamilton geäußert. Und Lewis Hamilton ist ja während der Black Lives Matter-Geschichte letztes Jahr und auch seitdem halt eines der am hellsten strahlenden Tugendsignale in dieser schrecklichen Nacht, in der wir uns alle befinden. Inzwischen ist er, glaube ich, auch vegan und alle möglichen anderen Sachen und hat sich dahin gekniet. Er fährt mit Ökosprit oder was, ja. Ich gehe auch davon aus, und auch in Bahrain und in China und in Russland, wo er halt fährt und Millionen verdient, da gibt es auch gar keine undemokratischen Vorgänge, die man anprangern könnte. Aber Hauptsache, man arbeitet sich halt an den USA ab. Ich mag es nicht, wenn Politik in den Sport Einzug hält, sagt Mario Andretti. Das Schöne an den Olympischen Spielen ist, dass Delegationen aus der ganzen Welt zusammenkommen, um sich zu messen. Die sind alle gleich und verfolgen alle das gleiche Ziel. Entweder gewinnst du oder nicht, ganz egal, welchen Hintergrund du hast. Da Politik reinzubringen, wie das heute der Fall ist, spaltet die Menschen. Wir haben das in den Vereinigten Staaten gesehen. Wenn du mal was sagst, was ein kleines bisschen fragwürdig ist, gehen gleich die Diskussionen los. Ich mag es nicht, wenn wir das vermischen. Ich finde, die Formel 1 sollte purer Sport bleiben. Ja, wir alle haben unsere Werte, aber zu versuchen, eine eigene Agenda zu pushen, ich weiß nicht. Ich finde, die Politik hat ihren eigenen Platz und es würde mir gefallen, wenn sie aus dem Sport draußen bleibt, so Andretti. Ja, praktisch eher ein Gamergater, würde ich sagen. Politisiert unseren Sport nicht, politisiert unsere Spiele nicht, politisiert unsere Filme nicht, unsere Hobbys. Vielleicht kriegt der Hamilton ja auch Geld dafür, dass er sich so darstellt. Hm? Ach du, ich glaube, der kriegt doch so schon genug Geld. Also Geld. Aber er fliegt nicht mal mit dem eigenen Privatjet, er chartert die jetzt. Also. Ist nicht mehr, also es ist natürlich viel besser. Okay. Das hilft dann, ja. Ja, ich denke schon, das hilft auf jeden Fall. Man muss ja auch mit seinen Freunden irgendwie nach Barbados oder irgendwie. Wie soll man denn da sonst hinkommen, wenn man keinen Privatjet hat? Ich finde das ein bisschen hartherzig von den Menschen. Do as I say, not do as I do. Privatjet matters, oder wie? Mhm. Ja, kommen wir nun zu George Floyd. Und zwar habe ich euch hier diesen Artikel von der Welt mitgebracht. Ja. Hier geht es eigentlich mehr darum, über das, was die Welt daraus macht. aus dieser ganzen Geschichte, weil das hat mich total gewundert. Deswegen ist das hier auch mal kein Archive, weil ich muss euch zumindest mal ein paar Sekunden von diesem Video hier vorspielen. Aber erstmal, wie das, also es geht hier darum, um den Prozess, der jetzt angefangen hat und das, was die Welt hier schreibt, ist immer wieder fragt der Verteidiger nach George Floyds Opioidabhängigkeit. Und es geht hier also quasi darum, dass natürlich einer der Ansatzpunkte von dem Ding dieses Fentanyl ist, was sie da gefunden haben bei dem. Und die ganze, also bei der Obduktion und das Ganze hört ihr auf mit als Reaktion auf Nelsons hartnäckige Fragen zu Floyds Opioidabhängigkeit warf der Anwalt der Familie Ben Crum der Verteidigung vor, eine Geschichte von Floyds Fentanyl-Einnahme als Todesursache zu konstruieren. Er aber wolle die Welt seinen Tod auf. Moment, das ist zu klein bei mir. Er aber wolle die Welt, die seinen Tod auf Video miterlebt habe, daran erinnern, dass George Floyd ging, sprach, lachte und problemlos atmete, bevor Chauvin, also hier der angeklagte Polizist, das Knie auf seinen Nacken gedrückt habe. Und das schreiben sie hier in der Welt und gleichzeitig haben sie dieses Video hier drin. Und das ist absolut, das ist, da kann man einfach nur sagen, ja, das Video wurde ja auch immer so präsentiert von, jetzt habt ihr es doch alle gesehen, wie schlimm das war, obwohl auf dem Video ganz klar zu sehen ist, der Typ ist total auf Drogen, der hat seinen eigenen Körper nicht unter Kontrolle, Schwankt da der rum fällt und so, Polizisten ja. an, der bittet Genau, selber vorher darauf, so. nein, Genau. ich muss mich auf den Boden legen, ich muss mich auf den Boden legen und sonst irgendwas. Und erst dann kam der Showwinder an und ja, Ja, hat sich genau, aber nicht das Ganze vernünftig fängt verhalten, nämlich, aber es ist ich fahre halt das jetzt nur mal kurz ab hier. differenziert. Dies sind Aufnahmen der Körperkameras der am Einsatz beteiligten Polizisten. Ich kann nicht atmen, hört man George Floyd schreien, als die Beamten ihn aus ihrem Einsatzfahrzeug auf die Straße zerren. Ja, also das Gegenteil von dem, was sie in ihrem eigenen Artikel hier schreiben, das fand ich, das konnte ich überhaupt nicht begreifen. Also, aber so weit ist das schon drin, so diese ganze Erzählung darüber, ne? Dass das mit dem I can't breathe ja nur war wegen diesem Fuß da irgendwie auf seinem, es ist auch teilweise auf seinem Rücken eigentlich eher, wenn ich mir das eine Video da nochmal angesehen habe. Also, keine Ahnung. Aber ich meine, das müssen die Leute doch. Ich kapiere das nicht, wie man das so aufrechterhalten kann. Aber das ist jetzt einfach so diese, ja, das ist halt die Erzählung jetzt, ne? Dass der rannte da rum, fröhlich strahlend, gab einen High Five und dann kam der Rassist und meinte, hier, leg dich mal hin, und dann konnte er nicht mehr richtig atmen. Also. Ja, und die ganzen Minuten vorher sind ja auch, werden ja auch sehr selten erwähnt, bis der George Floyd mit den Polizisten überhaupt beim Polizeiauto angekommen ist, sind Minuten und Minuten von total verwirrtem Verhalten seinerseits vorgekommen. Und man darf nicht vergessen, der wurde ja angehalten, er ist mit dem Auto durch die Gegend gefahren und ist rausgezogen worden. Der hat sich da nicht verhalten, als ob er ein Auto hätte fahren können. Da kann man sich ja wirklich fragen, was ist in der Zwischenzeit passiert? Und darum geht es halt in dem Gerichtsprozess jetzt. Ne? Warum hat er sich so komisch verhalten auf einmal? Vorher ist Ja, er im halt normal Endeffekt Auto werfen sie gefahren. ja dem Polizisten vor, das wäre ein Mord gewesen, ne? Also noch nicht mal irgendwie, also die wollen ihm ja wirklich Vorsatz da auch unterstellen. Und das wird aus meiner Sicht wirklich schwierig, aber Ja, alle aber Leute. gab es da nicht die Geschichte, dass die sich vorher schon kannten von Jobs und so? Will man daraus das konstruieren oder was? Ja, es wird sehr viel konstruiert. Es Hätte ich gibt jetzt ja, in glaube diesem ich, Ding hier auf Anklage jeden auf Fall alle nichts drei von gelesen. Mordseiten, ne? Erster Grad, zweiter Grad und dritter Grad. Also. Jetzt in dieser Sache auf jeden Fall überhaupt nichts von gelesen. Weiß nicht, ob das noch zur Sprache kommt bei der ganzen Sache. Ob das eine Rolle spielt, ist egal, aber die kannten sich, weil die beide bei einem Nachtclub gearbeitet haben als Türsteher für eine gewisse Zeit. Ja, aber für Mord, da braucht man doch, also da müssen doch Merkmale erfüllt sein. Der Polizist ist doch wahrscheinlich, also ich kenne natürlich die Lage nicht, aber da müsste der Polizist ja schon gezielt dahingegangen sein und gesagt haben, okay, heute schnappen wir uns den Floyd so ungefähr. Ja, die haben einfach die volle Breitseite an allen Anklagepunkten rausgehauen, ob die gerechtfertigt sind oder nicht. Dass Mord ersten Grades auf gar keinen Fall so entschieden wird, das ist von Anfang an klar gewesen. Ne? Also nicht, weil er Und nur da würde das halt eine Rolle spielen, dass er den vorher gekannt hätte. Ja. Ja, es ist mal wieder so weit. Die Sau wird durchs Dorf getrieben. Hier haben wir Schleichfernsehen. Das ist eine Kabarettsendung des Bayerischen Rundfunks, die mir bisher unbekannt war. Wenn du ein bisschen hochscrollst, haben wir hier das Bild von dem Moderator oder von dem Star der Sendung, Helmut Schleich, der hier in diesem Fall praktisch einen unehelichen Sohn von Franz Josef Strauß sich herbeifantasiert hat, der in Afrika irgendwo jetzt so ein Operettendiktator ist. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was dann passiert ist. Ganz viele Menschen waren betroffen, allen voran Malcolm Mohanwe. Der hat ja eine Schwäche für afrikanische Diktatoren. Dementsprechend hat er sich hier betroffen gefühlt. Ja. Und das Interessante finde ich, dass das bayerische Fernsehen dann geantwortet hat, ja, wir haben im Vorfeld auch mit dem Herrn Schleich darüber gesprochen, aber er hat gesagt, das ist halt seine künstlerische Integrität, dass er diese Figur spielen will und das ist auch nicht verboten. Und dann hat der BR gesagt, gut, dann machen sie das, Faschisten, die sie sind. Boah, ey, das klingt ja fast, wie ist dieses Wort? Vernünftig? Freiheitlich irgendwie künstlerisches Schaffen erlaubt, irgendwelche Dinge zu machen. Und das hat ja, es ist ja noch nicht mal ohne Bezug oder so, wenn er da, also ich habe das jetzt natürlich nicht gesehen, aber ich denke mal, wenn er als unehelicher Sohn von irgendwelchen deutschen Politikern da auftritt, dann wird das ja sicherlich jetzt nicht auch irgendwie ein Afrikaner-Bashing einfach nur gewesen sein oder so, um sich drüber lustig zu machen, dass das Hinterwäldler sind oder irgendwas. Also nehme ich jetzt mal an. Genau, was ging es denn überhaupt? Der hat den Deutschen praktisch Tipps gegeben, wie sie mit der Pandemie fertig werden können. In einem Satireformat muss dem Künstler aber auch ein bestimmter Freiraum für satirische Überhöhungen zugebilligt werden. Die künstlerische Freiheit lote manchmal Grenzen aus, heißt es vom BR weiter. Die Figur Maxwell Strauß sei eine Karikatur und nicht losgelöst von Text zu beurteilen. Inhalt sei ein autoritäres Machtverständnis und absolutistisches Machtdenken. Und das ist eben das, was halt nicht in die Köpfe von unseren kritischen Theoretikern reingeht, dass es sozusagen einen Kontext gibt. Für die ist Blackfacing immer gleich Minstrel Show, immer gleich Amerika, gleich Sklaverei und so weiter. Das Kabarett und Satire langweilig und doof ist ohne Ambivalenz, ne? Und dass das ein bisschen prickelt, irgendwie auch im Kopf sozusagen. Ja, und vor allen Dingen, es ist ja quasi das Gegenteil von einer Minstrel Show. Also bei irgendeiner Minstrel Show wollten sie die Leute da ja auch irgendwie als, ja, keine Ahnung, geistig schwache, irgendwie halbe Kinder oder sowas darstellen. Und das scheint dieser Diktator ja hier wirklich nicht zu sein. Ja, und es gibt ja auch genug Vorbilder für diese Sorte Diktator. Ist ja nicht so, dass die in Afrika nicht existieren oder existiert hätten. Ne? Und ja. Mugabe. Mugabe. Mugabe. Ah. Tja, vielleicht eine Show, die man sich mal angucken kann, wer weiß. Müsste man auf jeden Fall mal reingucken. Ich habe das auch noch nicht gesehen. Aber es ist ja schön, dass es Satiriker gibt, die irgendwie das Konzept der Satire noch verstehen. Ja, und auch, merke auf, Blackfacing scheint erlaubt zu sein, solange man sich über Franz Josef Strauß dabei lustig macht. Ja, was heißt so erlaubt irgendwie? Es ist ja im Prinzip ja nur die Frage, was der Sinn da jetzt Ich habe ja eigentlich, ehrlich gesagt, bei jeder zweiten Weltraumaffenfolge Blackfacing, aber das merkst du doch nicht. Jetzt Schachmatt, ist es Blackfacing, hallo? Aktivisten. Ja, das sieht man doch auch. Radio Blackfacing oder Blackface. Ganz spezieller Trick, Radio Blackfacing. Ich bin immer als Ork verkleidet. Das machen diese, ach ja, beim Ork, das haben wir jetzt gar nicht dabei, hatte ich aber diese Woche irgendwie gesehen, dieser eine furchtbare englischsprachige YouTube-Kanal, Von SJW, was hat jetzt so ein neues Video gemacht, wo es um, Extra Credits. ja genau, wo es um Rassen in irgendwelchen Fantasy-Geschichten und sowas geht. Also halt irgendwelchen Rassen, Orks und so. die eine rassenübergreifende Gesinnung haben, sind nicht nur schädlich, sondern auch ein Beispiel für Faulheit beim Spieldesign. Es ist Ja. wirklich, also ich glaube, ich hab die Hälfte geschafft oder so, wo ich gesagt habe, ach, leck mich doch am Ich habe Arsch. nur zwei Videos gesehen, die drüber geredet haben. Dieses Extra Credits halt der übelste Krebs. Ja, Rassen waren aber auch das Problem hier in Hannover. Da sollte eine Diskussion stattfinden, um Altersrassismus oder sowas. Eine Diskussionsveranstaltung jedenfalls. Der Stadt, genau, zum Thema Kolonialzeit. Das wurde jetzt abgesagt. Ich hatte da sogar im Vorfeld von gelesen, dass das stattfinden soll. Ja, und jetzt ist es aber dann doch abgesagt worden, weil irgendwie da einige nicht in der Lage oder nicht willens waren, mit dem alten weißen Mann zu reden, der da auf der Bühne auch sein Ja, aber sollte. was heißt einige? Soweit ich das hier verstehe, war das eine Gruppe von Aktivisten-Heinis, die gesagt haben, das würde nicht gehen, weil der ja ein alter weißer Mann ist und über die Kolonialzeit nur Schwarze richtig reden könnten. Und die wollten Das ist ein dann, richtig klassisches Beispiel für Antirassismus, der rassistisch wird, ne? Irgendwie die albern. wollten das dann sogar irgendwie ernst nehmen und aufnehmen und diese Leute dann alle irgendwie miteinander reden lassen, aber das war dann auch schon zu viel. Soweit ich das Ja, hier genau. verstehe. Und ja, die CDU im Stadtrat, in meinem Stadtrat wohlgemerkt, will da jetzt irgendwie sich mal Gedanken machen, wie das überhaupt sein kann, dass irgend so eine kleine Gruppe da irgendwie jetzt festlegt, wer hier mit wem über was irgendwie diskutieren kann. Zumal dieser Herr, der alte weiße Mann, wohl wirklich eine Koryphäe auf diesem Gebiet sein soll. Also jemand, der das seit etlichen Jahrzehnten schon betreibt, diese Forschung von der Kolonialzeit. Und er wird die ja wohl auch kaum betreiben unter dem Vorwand, ist es alles prima und super und sollte jederzeit wieder stattfinden. Also würde ich jetzt mal annehmen, ohne mich weiter damit beschäftigt zu haben. Also, ne? Aber das ist Ja, ich scheinbar meine, die auch betroffene schon. Perspektive ist vielleicht sowieso nicht immer ratsam, aber gut, ne? Also Ja, vielleicht was war, was Freunde. ist vor allen Dingen betroffen? Wer ist denn da betroffen? Ja, Wer ist denn auch, heute ne? überhaupt noch betroffen davon? Also Ja, laut das diesen war ja Leuten, auch bei jeder, der eine den. schwarze Haut hat, ist betroffen, ja, von der Also, Kolonialzeit. ich gehe mal davon aus, dass da sich doch einige betroffen fühlen. Und das muss Ja, aber Ja. das ist doch deren Problem. Das ist wie Ja. mit dem Was? Maxwell Strauß, wo es auch vom Spiegel hieß, es, glaube ich, die Betroffene reagierten schockiert. Also wer? Das ist so ein Irgendwelche neues. Diktatoren in Afrika oder wer? Das ist so ein neues Wer sind Lieblingswort denn von die den Leuten. Betroffenen? Ja, die Betroffenen. Das ist, da kam die FDP ja auch mit um die Ecke da von der Bundestagsfraktion mit ihrem Alltagsrassismus über so Fragen wie, wo kommst du her und so. Da hieß ja auch was von wegen, wir müssen Betroffenen zuhören. Und Lustige ist, die Betroffenen sind halt immer die gleichen. Und es sind irgendwie eine Handvoll Leute in Deutschland, die sich von sowas betroffen fühlen. untereinander reden ist auch nicht so ergiebig wie miteinander reden. Ja. Jasmina Kunkel, Marco Mohanwe, die Ja. üblichen Verdächtigen. Den Ja, sollte es man sind ja einfach schon nicht noch mehr ein paar mehr, zuhören. ne? Ein paar Leute, die man auch nicht kennt und so, wie hier diese Heinis, die man mit Sicherheit nicht kennt. Also ich würde sie wahrscheinlich nicht jetzt erkennen, wenn sie mir über den Weg laufen würden, was ja durchaus möglich ist, weil wir ja schließlich in derselben Stadt wohnen. Aber ja, aber wer ich auf jeden Fall kenne, sind diese ganzen FDP-Politiker, die hier zur Sprache kommen. Ja, der Titel ist ganz schön lang, ne? Ja, Kann man sich ich war auch ganz informieren. überrascht, weil ich hatte erst gedacht, weil dieses Epoch Times, die haben ja auch alle möglichen Agenturmeldungen einfach nur. Aber dieses hier scheint tatsächlich von dem Redakteur von denen verfasst gewesen zu sein, wenn ich das hier richtig verstehe, dieser Steffen Munter. Wohnt er bei euch? Ja, keine Ahnung. Aber ja, hatte ich Ja, jetzt finde auch ich immer sonst. interessant, auch, dass diese Diskussion dann auf die Art auch so ein bisschen in die, ja, in die normale Bürgerschaft kommt oder so, ne? Raus ein bisschen aus dem Elfenbeinturm. Und die dann auch merken, was das für ein Kuckuck los ist, was sie da abziehen. Finde ich eigentlich nicht so schlecht. Ja, ich hoffe mal, dass sie da zu dem Schluss gelangen, dass sie es ignorieren sollten in Zukunft. Aber man muss dazu sagen, im Moment gibt es halt, also die politischen Zustände im Rat der Stadt Hannover sind so, dass es halt keine richtige Mehrheit gab für irgendwas. Und deswegen gibt es quasi ein loses Zusammenarbeitsabkommen zwischen. Also es ist eine Ampel quasi, eine lose, unkoalitionäre Ampel gibt es quasi im Stadtrat. Und ja, da gehört natürlich die FDP dann auch mit dazu. Und ja, aber nach allem, was ich da so höre, Lässt man sich da auf jeden Fall nicht alles gefallen, weil es ja halt auch nur eine lose Zusammenarbeit ist. Und hier in diesem Ding war ich eigentlich auch ganz zufrieden, weil die Sozialdezernentin, die hier zu Wort kommt, ist ja auch von der FDP, die ehemalige Landtagsabgeordnete, die wir ja bei den Weltraumwaffen auch schon mal hatten, allerdings nicht in so einem guten Zusammenhang. Die ist jetzt die Sozialdezernentin. Und halt der Fraktionsvorsitzende, langjähriger, auch relativ, ja, ich mal sagen, über die FDP hinaus auch beliebter Mann, der eine Heizungsfirma hat in Hannover. Also jetzt auch nicht jemand, der jetzt irgendwie einem akademischen Milieu irgendwie entstammt oder irgendwie irgendein CEO von irgendwas ist oder so, sondern ein ziemlich bodenständiger Typ, der mit so einem Kram da auch nicht viel anfangen kann, ne? Irgendwelchen verkopften Debatten. Ja, dann war das wohl auch recht kurzfristig, ne, dass sie das abgesagt haben. Das ist ja auch irgendwie besonders ärgerlich, wenn die Stadt dann irgendwie Geld da reinsteckt, die Veranstaltung auszurichten und noch irgendwelche Koryphäen einlädt, weiß nicht, wo die Geld herkommen. Ja, ist das natürlich eine ärgerliche Aktion auch, ne? Ist auch, könnte man ja vielleicht sogar von Schadensersatz reden oder so. Also, da haben die nicht so mit gerechnet, glaube ich. Das ist auch eine ungewöhnliche Sache eben, ne? Ja. So. Ja, das hier ist eine Buchvorstellung von dem Buch von der Judith Bassard, Schäm dich, was wir ja hier schon häufiger angeteasert haben. Diese Woche ist es ja endlich erschienen und gestern konnte ich es mir dann tatsächlich auch kaufen. Die ersten Tage war es irgendwie nirgendwo zu haben und ich hoffe mal, das liegt daran, dass es sich gut verkauft. Morgen werden die Dings hier aktualisiert, die Bestseller-Zahlen. Dann bin ich dann mal gespannt, ob sich das dann auch wieder findet. Das ist hier von dem Stefan Laurin geschrieben, diese Buchbesprechung. Aber also von Salonkolumnisten, da schreibt die Judith ja auch hin und wieder mal irgendwelche Blogs. Und ich kann aber auch selber sagen, was ich jetzt davon gehalten habe. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Erwartenderweise. In der Zeit, wo ich jetzt hier erzähle, könnt ihr auch ruhig schon mal noch euch eure Kopie bestellen, wenn ihr noch nicht habt. Ja, also ich fand auf jeden Fall, es ist alles schön kurz gehalten, halt auch knapp gehalten, also jetzt nicht groß ausschweifend in irgendwelche kleinen Geschichten und es ist halt wirklich ein guter Abriss, wenn man das alles gelesen hat, geht halt durch alles durch, diesen ganzen Aktivismuskomplex. Jetzt so die Antirassisten, irgendwelche Feministen mit Gender Pay Gaps und diesen ganzen Krempel und die Kopftuchfraktion mit Center for Intersectional Justice, wo wir ja auch schon waren, Abel und ich, bei der Crenshaw. Über die Crenshaw wird da natürlich auch geredet, Intersektionalität. Und ja, also wenn man das auf jeden Fall durchgelesen hat, dann weiß man ganz gut Bescheid, wie es aktuell bei uns aussieht. Und es ist auch keine Kaffeesatzleserei und so, wie das ja häufig bei solchen Büchern, wenn man irgendwie solche Phänomene beschreibt, ist, dass man irgendwie nur irgendwie sagt, so ja, es gibt diesen Namen und jenen Namen und den Namen und die sind alle irgendwie unter einer Decke und so, wie wir das ja von der anderen Seite da häufig haben, ne? Irgendwelche Netzwerkanalysen, was weiß ich nicht was, ne? Und sondern ganz viele Zitate, halt direkt die Sachen, die die Leute halt selber sagen, dass man das einfach mal gehört hat, ne, dass das alles präsent ist und ja, ich weiß nicht, ob das dann ich hoffe mal, dass das dann in ein paar Jahren alles komplett überholt und unbedeutend alles sein wird, wenn man sich das nochmal so dann höchstens als Zeitdokument, wie crazy die Leute mal drauf waren, irgendwie durchlesen kann. Wir werden es erleben, ja. Also, hätte ich, glaube ich, auch getwittert, dass er beim Hessischen Rundfunk ein kleines Feature hatte. Ja, genau, gab jetzt ein paar Radio-Sachen. Irgendwie gibt es auch in den nächsten Wochen noch weiterhin. Wobei ich, also, ich, das vom SWR hatte ich gesehen und das vom HR hatte ich gehört. Wobei ich das, also, der Typ vom HR war wirklich so ein bisschen neben der Spur, hatte ich das Gefühl. So, ja, ist dann im Zug werden nur Nicht-Weiße nach den Fahrscheinen gefragt, weil man ja. Weißen das Schwarzfahren gar nicht zutraut. Ich ja, da habe ich auch gedacht, wo fährst du denn Zug? Ja. Mal Zug gefahren. In der Reichsbahn wahrscheinlich. Ja, ja. Die Leute fantasieren sich Sachen zusammen, das ist unglaublich. Ja, sind dann aber auch alle Moderatoren, ne? Das war schlimm. Also, ja, aber ich glaube, das ist einfach der Elfenbeinturm. Ja, so wird das sein in den Verkehrsmitteln für die sozial Schwachen, nicht? Da kennt man ja. Ich fahre nur Auto, warum fragen Sie? Lewis Hamilton hat mich mal mit seinem Privatjet mitgenommen. Ja, es ist mit diesem ganzen Kram alles so ein bisschen Convention der Wisdom, ne? Man hat das alles schon tausendmal gehört und dann meint man halt, da wird schon was dran sein. So ist das sicherlich bei vielen Leuten mit ganz vielen Dingen. Ne? Diesen Pay Gap und das ganze Zeug, diese ganzen tausend Vorurteile über irgendwelche Geschichten. Ne? Das erleben wir ja auch immer wieder, diese ganzen Stränge, die sich da alle halten. Also was wir allein in dieser Sendung schon hatten mit George Floyd und dem ganzen Zeug. Ne? Wenn das überall immer auf die gleiche Art und Weise irgendwie gesagt wird oder Trump hätte aufgerufen, das Kapitol zu stürmen und so, ne? Wenn das alle möglichen Leute immer wieder schreiben, das prüft ja dann keiner mehr nach. Was soll das auch, ne? Ist man doch schön auf der sicheren Seite. Ne? Ja, genau. Wenn du nach dem Beleg fragst, dann kriegst du so einen Spiegelartikel geschickt oder so. Da steht dann also auch nochmal so drin. Ja, eben. Du kannst halt, das war ja dieses ganze Ding mit Gamergate und so auch. Ne? Du hast halt tausend Sachen, die du den Leuten hinschicken kannst, wo überall dieselbe Geschichte erzählt wird. Aber das ist halt trotzdem kein Beleg dann. Ne? Das ist halt keine Primärquelle. Das ist halt nichts. Irgendwelche Behauptungen von irgendwelchen Leuten. Ja, und das ist auf jeden Fall eine Schwäche, die dieses Buch hier nicht groß hat. Also ich hätte mir da auf jeden Fall meine Quelle gewünscht bei der Sache mit den, dass angeblich die Leute mit ausländisch klingenden Namen es schwieriger haben, eine Wohnung zu finden. Das ist ja auch so ein Ding, was immer wieder viel gesagt wird, wo ich bisher noch nichts das noch nicht nachprüfen konnte, weil das auch irgendwie so ein Ding ist, wo ich nicht weiß, ne, wie soll man das überhaupt feststellen, schon alleine, ne? Aber ja. Ja. Der Witz ist ja auch, dass die meisten Leute mit ausländischen Wurzeln eine Wohnung haben in Deutschland. Ja, eben. Also, so, ich sehe nicht irgendwo die Mengen von Leute, die auf der Straße leben müssen. Du kannst das halt auch nicht in München, Hamburg oder Berlin machen, ne? Weil wenn das da sowieso so ein umkämpfter Markt ist und alles so teuer ist, dann erklärt sich das von selbst, dass du jetzt halt auch nicht so viel wirtschaftliche Überflieger in diesem Bereich dann drin hast, ne? Dass sie sich so eine Wohnung halt leisten können. Und das kann alle möglichen Faktoren halt haben und da kann man ganz schwer sagen, irgendwie, das ist einfach Rassismus und da müssen wir jetzt irgendwie gegen vorgehen, indem wir jetzt was weiß ich nicht was dann irgendwie tun, ne, um das dann irgendwie dieses Problem irgendwie da zu beseitigen. Ne? Also das, ja, bin ich ein bisschen skeptisch auf jeden Fall. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Hier schreibt jemand, Stefanovic meint, das existiert alles nur in Judiths Kopf oder Einbildung. Ja, ich glaube, das kostet erstmal wieder 100 Euro, würde ich sagen. Wohin diese Quelle von Kassel, die wir da hatten, die kostet, glaube ich, schon mal 100 Euro wieder. Weil der Stefanovic ja mit ihr gewettet hat, dass es angeblich solche Fälle nicht gäbe, wo die Leute dazu gezwungen werden, diese gendergerechte Sprache zu verwenden an Universitäten. Alles nur eine Frage der Zeit. Und da hat er dann gesagt, ich wette mit Ihnen 100 Euro. Ich auch schon sagte, ja, okay, also bist du dir selber nicht so sicher, ja? Ja, aber ehrlich. 100 Euro. Das ist auch für eine Art, so zu wetten und so ein Quatsch, ne? Okay, das ist jetzt nochmal Also habe ich jetzt falsch einsortiert, da ging es auch. Ein Rückruf, das ist nochmal die, wenn du nochmal runterscrollst, ist da der entsprechende Tweet, der unter diesem jetzt hier, aber den schön, ich zeigen wollte. Sehr etwas fassungslos ist. Was ist das los? Bevor im bayerischen Fernsehen ein schwarzer Mann eine Sendung moderiert, malt sich die Redaktion lieber schwarz an und verarscht afrikanische Staaten. muss man das verstehen? Was? Sent from Victoria Island, Nigeria. Mhm. Ja, also bevor im Bayerischen Fernsehen ein schwarzer Mann, ich dekodiere das mal für euch, gebt mir einen Job beim Bayerischen Fernsehen. Warum habe ich den Job nicht? Warum hat der alte weiße Mann den Job und malt sich auch noch schwarz an? Der Ohanwe hätte so gerne eine eigene Show. Jetzt macht doch endlich mal jemand was. Der hat unter vielen Dingen zu leiden. Ich meine, er ist schwarz, er ist homosexuell, er ist nur 1,50. Ja. Es gibt ganz viele intersektionale Dinge, unter denen der Herr Ohanwe leidet. Und ich finde, dieses Leiden, das sollte jetzt endlich eine eigene Sendung nach sich ziehen. Das kann doch wirklich nicht sein. Für mich klingt das auch ein bisschen wie eine Büttenrede, ne? Vor allem bei euch im Fernsehen ein schwarzer Mann in der Sendung moderiert mal als die Redaktion lieber schwarz an und verarscht auf die ganze Staaten. Wolle man nein lassen. Ja. Schreibt er immer so. Die haben wir aus der Serie Kulturelle Missverständnisse und wozu sie führen. Im Spiel Apex Legends ist wohl nicht nur ein japanischer Spieler gebannt worden, sondern inzwischen sogar mehrere, weil er hat Nigero gesagt. Nigero. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, was das Nigero ist heißt. Das ist eine Art von Samurai oder was? Ja. Nee, das ist das ist ein japanisches Wort für Renn weg. Also er hat seinem Teamkollegen, hat vielleicht mit einem Freund gespielt, hat gesagt, renn weg, da kommen die Gegner. Und dafür wird man gesperrt wegen Rassismus. Nicht schlecht. Hateful language. Also the word he used was nigero, which is made up of two terms. Nige, which is close to the English phrase run away, and ro, known as a commanding form in verbs. Also er hat den Imperativ von renn weg benutzt. Leider wird da wohl automatisch gefiltert mit irgendeiner AI oder so. Ja. Und da. Ist er dann aufgeschmissen. Tja. Ist das wieder das Problem mit der KI, dass die rassistisch ist, weil die Programmierer rassistisch sind? Die hat gedacht, der ruft, da kommen ein paar. Da gehe ich mal von aus. Lustigerweise gibt es auch einen japanischen Charakter im Spiel, wenn der eine Granate wirft. Ratet, was der sagt? Nein. Nigero. Nein, ist nicht wahr, oder? Doch. Oh Gott. Oh Mann, ja. Das ist sehr schön. Ja, dazu passend hat übrigens der Sebastian Wessels, der hat ja diesen Blog Homo Duplex und da wollte er sich wohl jetzt eine Facebook-Seite für registrieren und das ging nicht, weil das Wort Homo in dem Namen einer Facebook-Seite nicht enthalten sein darf. Gott, gut, dass Nietzsche sein Buch vorm Internet geschrieben hat. Ja, weiß ich nicht. Da ist nur keine Max Seite. Frisch. Keine Seite. Was ist mit Max Frisch, Homo Faber? Genau, war das nicht der Name einfach nur? Naja, der Seitenname. Darüber reden darfst du vielleicht, aber kein Seitennamen, ja. Also Facebook ist homophob, da habt ihr es. Nigero. Ich hab's nicht mal geahnt. Das Problem mit dem Zensuralgorithmus. Ja, und YouTube strengt sich an, den großen Content-Kreatoren zu gefallen. Es gab ja in letzter Zeit öfter mal so Dinge wie zum Beispiel dieses Star Wars The High Republic, dieses neue Event von Disney Star Wars, das einen Arsch voll Downvotes kassiert hat. Und es passiert halt immer wieder, dass woker Content von den Zuschauern mit Downvotes bestraft wird. Das soll wohl bald nicht mehr passieren. Also es gibt jetzt erste Tests, wo YouTube einfach dazu übergeht, nur noch die Daumen hoch zu quantifizieren. Also nur noch zu sagen, ja, dieses Video hat 3000 Daumen hoch. Aber halt die Dislike-Zahl nicht mehr zu zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja, also YouTube sagt, das ist nach Rückmeldungen der Kreativen zum Thema Wellbeing, also den ungestörten Zustand des sich gut fühlens, und der wird halt durch gezielte Dislike-Kampagnen untergraben, dieses sich gut fühlen. Jetzt testen sie halt neue Designs, die den Dislike-Count nicht mehr zeigen. Ja. Wer soll sich denn bitte wie fühlen? Die Leute, die das Video hochladen, die werden doch wohl weiterhin in ihren Statistiken sehen, wie viele Leute Daumen nach unten gegeben haben, oder sehen die das auch nicht mehr? Ja, aber ja, weißt du, vielleicht, die hoffen halt, dass Leute nicht mehr so brutal downvoten, wenn sie wissen, dass es eh niemand sieht. Das ist im Endeffekt wieder Social Engineering. Also ja, ich glaube, das ist auch so dieses Ding, du hast ja dann hinterher wieder 1000 Videos von irgendwelchen Kommentatoren, die dann nur darüber reden, dass dieses Video so runtergevotet wurde, weil da so viel Kokolores drin erzählt wird. Und wahrscheinlich versprechen sie sich davon, dass das dann irgendwie abnimmt oder so. Aber ich denke mal, die Videos werden trotzdem gemacht werden. Das wird dann einfach angenommen werden, dass die Sachen irgendwie so runtergevotet wurden. Weil, ja, also den Dünnschiss, den die Leute reden, der wird ja dadurch nicht weniger werden. Tja, aber den Kreativen geht's besser, Chris. Ich finde, du solltest das auch würdigen. Diese Kreativen können mich alle mal... Was sind das überhaupt für Idioten, die irgendwelchen Krempel bei YouTube hochstellen? Hallo? Das ist mir auch egal, was die für Gefühle haben. Sollen wir mal an mich denken. Wo waren diese Leute, als die ARD uns gesperrt hat? Nur weil wir über ihren blöden Tatort gelacht haben. Hallo? Termine für Kirchenaustritte? Der war von Mammon eigentlich. Ist der wieder am Schlafen? Ja, Termine für Kirchenaustritte. Oh, Mammon ist kurz AFK. So. Ne? Ja, gut, da ist der kurz Zigarettenruhe. Ich hab mir aber auch gelesen, also im Endeffekt, die wollen jetzt in Köln plötzlich alle aus der Kirche raus wegen diesen Missbrauchsgeschichten, weil die nicht gut aufgearbeitet worden sind. Und weil sie halt meinen, dass dieser Herr Wölki, obwohl ihm selber da wohl irgendwie kein Fehlverhalten nachzuweisen, vorzuwerfen ist, dass er trotzdem irgendwie zu dem inneren Kreis von dem alten Typen, diesem Herrn Meister war es, glaube ich, will mal Meister sagen, aber das war, glaube ich, der von Niedersachsen, von der evangelischen Kirche. Und deswegen, die haben jetzt neue Termine veröffentlicht für den Monat Juni, glaube ich, ist es mittlerweile schon. Und die waren auch dann schon innerhalb von ein paar Stunden alle wieder komplett belegt. Also Köln will aus der Kirche raus. Scheinbar. Wird das große Ding da dann abgerissen? Wollte ich auch fragen, was machen sie dann mit dem Dom? Dann machen wir ein Museum draus, doch kein Problem. Das geht schon. Der ist ja noch gar nicht fertig gebaut. Wenn das ein Museum ist, dann wird das fertig gebaut. Ja, das ist hier von Campact mit Raik Anders, ein Video. Kampf gegen Hate Speech. Und ich weiß nicht, wollen wir es gucken oder soll ich nur sagen, worum es geht? Na komm, über den Raik lachen ist ja praktisch wie alte Freunde besuchen. Ja, es gibt aber also nicht so viel zu lachen. Aber ja. Okay, dann spieß mal ab. Leute regen sich über alles auf. Du könntest ein Foto posten, wie du einfach am Teich eine Ente fütterst und irgendwer würde schreiben, ach, die Ente bekommt was zu essen. Und was ist mit den deutschen Obdachlosen? Du deutschenfeindlicher... Wir kriegen dich! Hass im Netz ist ein... Ja, oder das ist Whataboutism, was ist mit den Frauen, oder keine Ahnung. Hat jemand an die Strohmänner gedacht? Ja, genau. Was ist mit Malcolm O'Hanville? Er leidet auch. Peter kritisiert auch, ey, wenn du, das ist voll das falsche Futter für die, die werden sterben wegen dir, du Tiermörder. Ja, genau, das geht bei denen im Bauch auf und dann. Oder Speziesismus oder so. Was macht die Politik dagegen? Ja, was macht die? Ja, das ist genau wieder so dieses Ding. Ne? Die Leute die leiden, die Fresse gibt uns Macht. Zu halten, um ja. meine Freiheit zu respektieren. Nee, der Reik war die Ente füttern und jetzt brauchen wir neue Gesetze. So, Attacke. Riesiges Problem. 73% der jungen Menschen haben Hate Speech im Internet schon beobachtet und jeder. Ja, übrigens, was da oben, was man jetzt nicht gut lesen kann, weil es mega klein ist, ist Quelle Institut für demokratische Zivilgesellschaft. In anderen Worten, Amadeo-Antonio-Stiftung. Der Sechste wurde sogar selbst zur Zielscheibe. Oft werden Leute angegriffen wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Sexualität, ihrer Religion, ihrer politischen Einstellung oder vielen anderen Sachen. Ja. Ja, da könnte ich jetzt nochmal das einblenden vom Pew Research Institute von letzter Woche, wo das ja nochmal aufgesplittet war, von Amerika war, aber auch noch aufgesplittet war nach den verschiedenen politischen Einstellungen. Und da ist auch dieses Gefälle, was der ja anders da gerade konstruieren wollte, dass es jetzt irgendwie so Leute von rechts irgendwie sind, die sich über Dinge aufregen, halt auch ganz klar nicht gegeben. Ne? Also das war da in alle möglichen Richtungen, wegen allen möglichen Dingen. Deswegen die Leute da Hass abbekommen. Und das ist auch eigentlich das Hauptproblem, was ich damit habe. Ne? Erstmal diese ganze Vermischung von Sachen, dass zum Ersten, also dass alles irgendwie gleich schlimm ist oder dass es irgendwie wichtig ist, dass sich die Politik interessieren muss, was irgendwelche Leute zu der beschissenen Ente von Reik Anders irgendwie reden. Dass das irgendwie interessiert und irgendwas an der Gesellschaft tut. Das ist schon mal das erste Ding. Und dann halt auch, ne, also das ist quasi genauso schlimm wie Drohung oder genauso schlimm wie Leuten hinterherstellen oder genauso schlimm wie die Verleumden oder so. Ne? Es ist alles, es gibt keine Unterschiede, das ist alles Hate Speech. Das müssen wir stoppen. Was denkt ihr denn, wie wir das stoppen? Also jetzt laut Herrn Anders. Habt ihr eine Idee? Ente, Ente, Ente, Ente, Ente, Ente, Ente? Nee, so ähnlich. Ja, eigentlich steht es da schon. Wir müssen es unterzeichnen. Wir müssen sagen, dass wir wollen, dass Gesetze geändert werden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, ist halt Internet, ne, kann man nichts machen, blöd gelaufen. Oder aber man sagt, dieses Problem ist wichtig und wir als Gesellschaft nehmen das nicht weiter einfach so hin. Die Bürger... Ja, ne, es ist alles... Wir nehmen das einfach nicht so hin. Was jetzt? Das mit der beschissenen Ente oder wie? Doch, das will ich gerne so hinnehmen. Das ist okay. Das tut nichts mit uns. Das ist einfach nur ein Furz im Internet. Die Bewegung Campact hat in einer neuen Studie zum ersten Mal erfasst, was die Bundesländer in Deutschland gegen Hate Speech konkret unternehmen. Und das Ergebnis lautet: zu wenig. Von den deutschen Bundesländern haben 11 keine dauerhaften Ermittlungsgruppen zu Hate Speech. Keine dauerhaften Strukturen wurden geschaffen. Mehr Jobs, mehr Jobs, mehr Jobs. Ja, und vor allen Dingen Studie. Was ist das denn für eine Studie? Da hat sich mein Praktikant an den Telefonhörer gesetzt und ein bisschen gegoogelt oder was? In genauso vielen gibt es keine Online-Streife, die selbst nach ermittlungspflichtigen Inhalten sucht und nur in 4 Bundesländern. Was ist das? Ist das so ein Bot, der dann deine Seite crawlt? Oder sowas wie wir gerade in Apex hatten, ne? Wo alle Japaner auf einmal Strafbescheide bekommen? Ja, vor allen Dingen, das ist, glaube ich, dieses Ding, dass sie ja jetzt immer mehr meinen, also was sie halt auch nicht verstehen, ist, dass ganz viele von diesen Sachen zum Beispiel eine Beleidigung. Eine Beleidigung ist halt nicht strafbar. Es sei denn, es kommt einer um die Ecke und sagt, hier, ich wurde beleidigt. Und das will halt in deren Kopf halt auch nicht rein. Dass diese Sachen halt nicht alle gleich sind. Können Opfer von Hate Speech eine vollständige Okay. Das will ich nicht mehr. Leute regen sich über alles auf. Du könntest Läufe oder Links hinzufügen können. Überall im Land fehlen Mittel und Strukturen, um Hassrede im Netz juristisch aufzuarbeiten. Und das Problem an sich wird dabei immer größer. Juristisch aufarbeiten, das Problem an sich, ne, als Variablenbezeichner, nichts Konkretes. Allein die Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes wird nach Einschätzungen des Bundesjustizministeriums für 150.000 zusätzliche Ermittlungsverfahren pro Jahr sorgen. Auf die Ja, stand da eben drüber, Quelle. Ja, aber das ist doch kein Wert. Ja, Zahl der Ermittlungsverfahren ist doch. Ja, es sind aufgeklärte Ermittlungen, aufgeklärte Fälle, das haben die nicht so viele. Das ja, ist gut. Das ist überhaupt nichts, das ist eine Behauptung. Die Verschärfung wird, das ist genauso wie sie bei dem ersten Ding gesagt haben, jetzt kommen 50.000, wofür haben sie es ausgerechnet? Für 50.000 oder so im Jahr. Und was haben sie hinterher gehabt? 5.000 oder so. Auf jeden Fall, wenn man die Strafbarkeit zu niedrig hängt, dann hat man natürlich irgendwie schneller Fälle. So. Und dann kriegt man die vielleicht auch leichter gelöst. Und die Leute gar nicht so rechnen damit, dass es... Nee, mit Internetkram kriegst du überhaupt nichts leicht gelöst. Das ist ja gerade das Ding mit Klarnamen und so weiter und so fort. Geh da mal hinter irgendwelchen Leuten bei Twitter oder so. Und das ist ja gerade das Ding. Und da meinen sie halt eben, das muss alles unbedingt sein. Das muss alles sein. Da muss man jetzt so viel Kraft reinstecken in jeden Furz, der da irgendwie im Internet ist. Und am liebsten noch vollkommen egal, ob es die Leute überhaupt selber gestört hat. Dann trotzdem da noch hinterher ermitteln oder so. Und ja, also dieses hier ist einfach nur eine Behauptung, die sie da haben. Und NetzDG, ja, das war ja diese wunderbare Studie, die letzte Woche rausgekommen ist oder vor 2 Wochen, wo wir letzte Woche drüber gesprochen hatten. Ne, dass das Ding halt schon zu Oberblocking geführt hat und nicht das tut, was es soll. Aber jetzt ist es alles prima und aber wir müssen jetzt da jetzt irgendwie weiterbauen jetzt. Und Verschärfung, die tritt ja, glaube ich, am 12. oder so in Kraft. Und da haben sie dann ihre 2 Jahre Freiheitsentzug für eine Beleidigung. Aus meiner Sicht auch absoluter Schwachsinn. Freiheitsentzug für eine Beleidigung, also. Das muss ja schon eine geile Beleidigung sein. Also. Einschätzungen des Bundesjustizministeriums für 150.000 zusätzliche Ermittlungsverfahren pro Jahr sorgen. Auf die zuständigen Behörden kommt also viel mehr Arbeit zu, aber sie werden von der Politik nicht ausreichend ausgestattet, um mit diesem erhöhten Aufkommen irgendwie ansatzweise gründlich oder zeitnah fertig zu werden. Ob das jetzt allein am Geld liegt, ja, an den Staatsfinanzen oder okay, aber auch so, nicht so der entscheidende politische Wille fehlt. Ja, weil du hast der entscheidende politische Wille, ja. Das ist ja das, was sie mit ihrer Kampagne da irgendwie erzeugen wollen. Aber auf der anderen Seite, du hast auch nicht unendlich viele Polizisten. Und diese Leute gehen auch nicht in diesen Beruf rein, um irgendwie im Internet rumzuwursteln, wer da wen irgendwie ein Arschloch nennt oder so. Proaktiv oder irgend sowas. Ne, also, und was du auch hinterher nicht hast, sind irgendwelche Richter oder so, aber die wollte er wahrscheinlich sowieso abschaffen und ersetzen durch den NGO-Rat der Betroffenen oder irgend so eine Scheiße. Das kann sich jeder privat selbst auswürfeln. Das Ergebnis ist jedenfalls dasselbe. Viele Täter fühlen sich sicher, dass sie sowieso nicht erwischt werden und machen und beleidigen und bedrohen können, wie sie wollen. Und viele Opfer auf der anderen Seite beleidigen und bedrohen, ja, weil das ja auch alles dasselbe ist. Seite fühlen sich hilflos und alleingelassen. Das ist zwar mies, aber es ist auch kein Natur. Ich fühle mich auch hilflos und alleingelassen, Raik, wenn ich mir so diese Sachen sind wir alle alleine, ne? Aber das ist kein Naturgesetz. Unterschreibt mein unterschreibt meine Petition, Campact abschaffen. Danke. Gesetz. Solche Sachen lassen sich ändern, aber sie lassen sich eben auch nur ändern, wenn genügend Menschen ausreichend Druck auf die Politik ausüben. Falls ihr dabei mitmachen und den Druck auf die Politik selbst erhöhen wollt, dann unterzeichnet... Tralala, ja. Aber die von Campback kriegen, glaube ich, wirklich irgendwie das Geld von allen möglichen Leuten. Vor allem rechte HetzerInnen organisieren sich im Netz. Gelogen. Das ist einfach fucking gelogen. Ja, im Gegenteil, die werden ja überall zerschlagen. Nee, aber es ist auch einfach... Die lesen nie die Tweets von ihren Galionsfiguren. Ja, das andere ist ja auch alles nur Satire und so, ne? Peng, peng, peng halt, ne? Also. Naja, der Reich ist ja auch so ein Mietmaul, ne? Für wen ist er jetzt für Kampakt unterwegs? Kampakt, ja. Ja, kommen wir von Compaq zu Amazon. Ja, im Endeffekt geht es darum, dass dem Jeff Bezos die Washington Post nicht mehr gereicht hat. Sondern hat schon bereits im Jahr 2018 eine kleine Spezialeinheit in seiner Firma gegründet, die sogenannte Veritas-Gruppe. Und die hatten zwei Aufgaben. Einerseits die Social-Media-Accounts von Amazon, die offiziellen, zu besetzen und ein bisschen interessanter zu machen, ein bisschen edgier zu machen und nicht so corporate daherzukommen. Und auf der anderen Seite mit Privataccounts und quasi Rekrutierungen im anderen Mitarbeiterumfeld, quasi Kampagnen zu begleiten, wenn mal wieder ein Amazon-Skandal durch die Gegend schippert, dass dann quasi die Angestellten da mit ihren Klarnamen halt schreiben, ja, ich arbeite da und das stimmt gar nicht. Oder wir kriegen sehr viel mehr Geld oder irgendwelche anderen Sachen. Wir werden gar nicht aufgefordert, in Flaschen zu pissen. Genau, wir wurden gar nicht dazu aufgefordert. Also es gab jetzt im Jahr 2018 gab es schon mal eine Welle, da ging es halt darum, dass die Mitarbeiter in den Versandlagerhäusern halt im Endeffekt, also in den Fulfillment-Centern, heißen ja hier auch so, dass sie da im Endeffekt teilweise Erwachsenenwindeln auf der Arbeit tragen mussten, weil zwar genug Toiletten laut Gesetz vorgeschrieben waren, vorhanden waren, aber die waren 1-2 Kilometer zu Fuß weit weg. So, und die Pausenräume, die für Toilettengänge vorgesehen waren, waren wohl nicht ausreichend und da gab es so einen Skandal. Und da war dieses Team das erste Mal wirklich aktiv und hat halt quasi die ganzen Sachen immer begleitet. Und wenn irgendwelche Sachen getrendet sind, gab es da halt dann quasi diese ganze kleine Veritas-Armee, die halt in Anführungszeichen die Wahrheit verbreitet hat. Ja, dann haben die lange Zeit nur die offiziellen Social-Media-Accounts betreut und jetzt gab es einen kleinen Skandal, weil Ausfahrer von Amazon aus Protest quasi leere Versandbeutel mit Fäkalien gefüllt wieder zurückgegeben haben. Mit den anderen Paketen, die nicht zustellbar waren quasi. Und da gab es so quasi den Skandal raus, so ja, okay, die Fahrer, die müssen in Flaschen pinkeln und in die Beutel kacken. Ja, aber und da ist dieses Team jetzt wieder sehr online aktiv gewesen. Ja, wenn man sich Jeff Bezos anguckt, da kann man nur sagen, von China lernen heißt siegen lernen. Da in China machen das sehr viele Unternehmen auch sehr, sehr, sehr krass so. Und der chinesische Staat hat ja auch seine 50-Cent-Armee, die Wu Mao, die hatte ich ja auch mal hier vorgestellt. Ja, einfach ganz interessant. Ja, es ist wahrscheinlich ein Trend, dass jetzt immer mehr große Unternehmen einfach nicht nur Influencer bezahlen, um Werbung für ihre Sachen zu machen und positiv zu berichten, sondern halt wirklich richtig aktiv, aggressiv auf Social Media unterwegs zu sein. Und in dem Daily Mail Artikel wurden halt auch nochmal ein paar interne Dokumente gezeigt und Schulungsunterlagen und Von Bayer ist das auch umgegangen, nachdem die Monsanto akquiriert haben. Sollen die auch so eine 60 oder 80 Mann starke Trollarmee, das ist ein bisschen falsch, aber so eine Propaganda. Ja, es ist ja nichts Neues. Es gibt ja auch Marketingfirmen, die kann man mieten für Kampagnen und die stellen einem dann das Personal für sowas zur Verfügung. Aber Amazon ist groß genug, die können eine In-House-Lösung quasi anbieten. Jo. Ja, die können auch eine Gewerkschaft vielleicht sogar zulassen. Gegebenenfalls. Ja, hier gab es so ein bisschen Aufregung bei den Grünen über die Koalitionsgespräche in Baden-Württemberg. Da hatte man sich wohl irgendwie erhofft, dass da jetzt eine Ampel bei rauskommt. Die Grünen haben da ja die Mehrheit. Aber es war nur eine Signalanlage oder was? Man hat die Ampel nur sondiert, aber sich dann doch für nur Grün und ausgeschaltet Ampel entschieden. Ja, also es bleibt bei der CDU und die Sarah Lee ist ja die aus dem berühmten Wie weiß ist die Klimabewegung Video von Caracalla Talk. Sind die. Und die sagt hier, ihr könnt mich mal, Grüne Baden-Württemberg. Ja, voll freundlich und so, ne? Ich meine, wenn das irgendwelche Juli-Männer irgendwie schreiben würden über die FDP, wäre aber große Aufregung. Aber ja, als Frauen bei den Grünen kann man das halt machen. Ist sie denn die Grüne oder was, die Sarah Lee? Ja, klar, natürlich. Okay. Und die Katharina Schulze sagt dann, naja, du warst ja bei den Sondierungen dabei. Ist die FDP und SPD so viel fresher dort? Kann das für Baden-Württemberg nicht beurteilen. Finde es aber richtig, dass jeder Landesverband aufgrund der eigenen Bewertung für sich entscheidet, mit wem man mehr grüne Inhalte umsetzen kann. Also die Grünen sind da ja in der Mehrheit in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht so genau, was sie da mit der CDU alles machen können. Aber der Kretschmann ist ja auch so ein Kirchenheini. Und aus meiner Sicht, also ich prophezei das ja schon länger, dass es das auch auf Bundesebene geben wird. Beim letzten Mal bei den Sondierungsgesprächen mit Jamaika auf Bundesebene, da waren die sich ja auch schon bei allem einig, soweit man das gehört hat. Und die FDP war da quasi nur so der überflüssige Dritte am Tisch. Ja, das denke ich dann mal. Aber die sind natürlich auch noch so ein bisschen Restkonservativismus da natürlich noch drin in der CDU. Und ja, bei den Grünen in Baden-Württemberg zumindest auch. Und das gefällt natürlich den Progressiven nicht so, weil das sind ja quasi ganz schlechte Menschen, diese Konservativen. Der Kretschmann ist schon ein ziemliches Bindeglied da, ne? Zwischen Grün und Schwarz. Also. Ja, aber nicht das Einzige. Also, gibt ja auch genug Fotos von der Merkel grinsend mit irgendwelchen grünen anderen Politikern, mit der Baerbock und so. Ja. Fängt die Katha jeden Tweet mit naja an? Vielleicht hier, ja. Also ich habe mich ja so ein bisschen gewundert, dass sie nicht antwortet mit ja, ich habe auch keinen Bock auf alte weiße Männer. Oder ja. So, ne? Dann lass mal den Kretschmann entnachten oder irgendwas. Aber nicht viel frescher ist eigentlich auch dasselbe von der Bedeutung her. Ne? Auch nicht viel frescher. Oder alt und weiß. Das hier ist ein Essay von Michael Esfeld, Philosophieprofessor an der Universität Lausanne. Und der stellt hier mal, wo habe ich es denn? Hier habe ich es. Der stellt hier das Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde von Karl Popper in den Zusammenhang der Corona-Krise. Die geschlossene Gesellschaft und ihre neuen Freunde, warum es falsch ist, die Gesundheit höher zu gewichten als die Menschenwürde. Ist ein sehr schöner Artikel, empfehle ich zu lesen. Die heutigen Feinde der offenen Gesellschaft tun dies genauso wie diejenigen, die Popper kritisiert. Man setzt bestimmte Werte absolut, wie Gesundheitsschutz oder Klimaschutz. Eine Allianz aus Experten und Politikern nimmt für sich in Anspruch, das Wissen zu haben, wie man das gesellschaftliche bis hin zum familiären und individuellen Leben steuern muss, um diese Werte zu sichern. Wiederum geht es um ein höheres gesellschaftliches Gut, Gesundheitsschutz, Lebensbedingungen zukünftiger Generationen, hinter dem individuelle Menschenwürde und Grundrechte ihre Gültigkeit verlieren. Der Mechanismus besteht darin, aktuelle Herausforderungen zum Anlass zu nehmen, existenzielle Krisen herbeizureden. Ein Killervirus, das umgeht, eine Klimakrise, welche die Existenzgrundlagen der Menschheit bedroht. Die Angst, die man auf diese Weise schürt, ermöglicht es dann, Akzeptanz dafür zu erhalten, die Grundwerte unseres Zusammenlebens beiseite zu schaffen. Genau wie in den Totalitarismen, die Popper kritisiert. Es sind ja nicht Böse, die Böses tun, sondern stets Gute. Aus Überzeugung um einen bedrohten, aber existenziell wichtigen Wert. Die Dinge tun, welche letztlich verheerende Folgen haben können. Ich hatte das auch gelesen. Er nannte das so einen Externalismus oder sowas, ne? Externen Einfluss eben. Wo war das mit dem Externalismus? Das könnte davor, ich weiß es nicht, könnte kurz davor sein. Ja. Naja, das sind eben externe Einflüsse, sind die auch diese Balance dann immer wieder durcheinander bringen. Ja. Die neuen Feinde der offenen Gesellschaft schüren die Angst vor der Ausbreitung einer angeblichen Jahrhundertseuche. Aber natürlich kann jede Form physischen Kontaktes zur Ausbreitung des Coronavirus beitragen. Sie schüren die Angst vor einer angeblich drohenden Klimakatastrophe. Aber natürlich hat jede Handlung Auswirkungen auf die nichtmenschliche Umwelt und kann dadurch zur Veränderung des Klimas beitragen. Mithin soll jeder nachweisen, dass er mit seinem Handeln nicht unabsichtlich zur Ausbreitung eines Virus oder zur Schädigung des Klimas beiträgt und so weiter. Die Liste könnte man beliebig erweitern. So stellt man alle Menschen unter den Generalverdacht, letztlich mit allem, was sie tun, andere schädigen zu können. Von diesem Generalverdacht können sich die Menschen dann nur dadurch befreien, dass sie ein Zertifikat erwerben, durch das sie sich reinwaschen, wie einen Impfpass oder generell einen sozialen Pass. Oder ein Tesla oder eine Solaranlage. Für Rassismus gibt es leider auch keinen Ablassschein. Da haben sie sich noch nichts Richtiges ausgedacht. Dagegen kann man Solidar-Rassismus-Steuer oder so. Rundfunkbeitrag, dachte ich, oder? Dagegen kann man nur mit einem substanziellen Menschenbild angehen, das auf Freiheit, Menschenwürde und Grundrechten basiert, die bedingungslos gelten. Das ist das Fundament der offenen Gesellschaft im Sinne Poppers. Von diesem Fundament aus kann man Externalitäten eingrenzen in Form konkreter und signifikanter Schädigungen der Freiheit anderer, welche dann in der Tat äußere Eingriffe in die Lebensführung von Personen rechtfertigen. Verlässt man diese Grundlage hingegen, wird großer Schaden für die allermeisten angerichtet und Nutzen nur für die Elite derjenigen, welche von Bedingungen profitieren, die den Zutritt zur geschlossenen Gesellschaft regeln. Es ist höchste Zeit, dass wir uns der Weichenstellung bewusst werden, vor der wir stehen. Dazu braucht es einen nüchternen Blick und keinen von Angst getriebenen. Super Artikel meiner Meinung nach. Also, Herr Esfeld, prima. Herr Popper, prima. Können wir öfter machen. Ja. Ich auch. Und natürlich in der NZZ, klar. Wo auch sonst. Ja, hier habe ich gefunden einen Survival-Tipp, eine Liste. Nicht nur für Männer, ja, aber auch für Männer. Oder bevorzugt für Männer. Ich meine, das ist ein Psychologe gewesen hier, ein Psychiater, irgendwie sowas, der sich das mal vorgenommen hat, das Thema. Weil ihm wohl auch zu Ohren gekommen ist, dass irgendwie mehr Männer klagen als Frauen über ihre Problemchen jetzt in der Zeit. Und ja, kann ich euch mal durchlesen, das ist ganz schön lang, der Guide. Ich weiß nicht genau, ob das für jeden was ist, aber es ist, denke ich mal, so viel, dass auch für jeden was dabei sein müsste, mindestens. Mal ein Lesetipp. Ja, kannst du mal wenigstens ein, zwei Tipps nennen? Da. Ja, genau. Schlafen ist wichtig, entspannen Sie sich, okay. Treiben Sie Denkhygiene. Aha. Ja, das habe ich jetzt nicht gelesen. Ja, doch, ich habe es aber gelesen. Das klingt so ein bisschen komisch, aber es geht einfach darum, dass man positive Gedanken halt probiert zu haben, dass man sich nicht irgendwie verliert in irgendwelchen Grübeleien und so. Das meine ich mit Denkhygiene. Keiner lobt, dass man sich was selber loben soll oder so. Ne? Ja, bei Spiritualität hilft, habe ich auch erst gedacht, das wäre irgendwie ja esoterisch oder so. Die sagen auch, dass man ruhig in die Kirche gehen kann, wenn man dran glaubt, aber die meinen auch, man könnte auch meditieren und so. Also es geht, Spiritus hilft, meinen die. Ja. Ernähren Sie sich gut. Das sind ja unglaublich, das sind ja, also ja nur es, Corona. Ja, zum Beispiel bei Punkt 2 aber auch, dass man ja eben die Chance ergreifen soll und sich selbst versuchen weiterzuentwickeln oder so. Ne? Ja, das eben ist ein bisschen, eigentlich sind Sachen, 12 die, Rules for Life, ne? Nur 12 eigentlich Rules, sind Sachen, oder? Die immer stimmen, ja. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich es mit reinnehme, aber ich fand es eigentlich ganz nett. So, könnt ihr euch mal durchlesen. 13 Rules for Life dann in dem Fall. Schlafen ist wichtig. Oh, ja. Ich kann das nicht mehr hören. Ich habe den auch nur mitgemacht, okay. Weil es hin und her. Im zweiten Teil des Artikels einen speziellen Teil gibt, da geht es darum, wie jetzt dann damit verfahren wird, wenn die Leute das keinen zweiten Stich haben wollen mit AstraZeneca oder so. Und dann hat diese ständige Impfkommission, die wir wohl haben, dazu geraten, ja einfach was anderes zu impfen. Und das hat mich doch schwer gewundert. Da gibt es wohl auch irgendwie bestimmte Zeiten, die man abwarten soll, bevor man ein zweites Mal impft oder so. Vor allem, wenn es dann eben was anderes ist, eine andere Impfform. Aber dass die irgendwie kompatibel sind oder so, Das AstraZeneca und das BioNTech eben, das ist ja nicht zu erwarten. Das ist ja eine völlig andere Art, wie das hergestellt wurde, entwickelt wurde. Ja, das ist ja lustig. Das Gleiche war vor ein paar Monaten auch schon mal in Amerika. Und da haben alle Hersteller gesagt, nein, nein, nein, nein, nein. Keiner ist mit irgendjemandem kompatibel. Hm. Aber die CDC hatte das, glaube ich, auch gesagt. So, ja, wenn sie dann, wenn der zweite nicht vorrätig sein sollte, dann nehmen sie einen anderen als zweiten Shot. Dass man das auch irgendwie mixen kann, habe ich dann auch irgendwie überlesen bei diesem Ding hier. Aber ja. Mixen nicht direkt, aber du kannst zwei verschiedene dann Spritzen geben sozusagen. Ich mir vielleicht einfach einen Cocktail aus allen Impfstoffen spielen? Nee, eben nicht. Nee, das nicht. Das ist nicht gemeint, aber das hilft doch bestimmt viel besser, wenn ich auch direkt gegen Covid-23 und Covid-24 geimpft, glaube ich. Gegen die indonesische Variante, die bald kommt. Außerdem dachte ich, die ändern jetzt ihren Namen in Honigwabe oder so. Zaster Annika oder so. Zaster Zeneca. Zaster zu mir. Ein besonders guter Impfstoff. Ja, keine Ahnung. Das gute was immer, außerdem, was bei mir auch kleben geblieben ist aus dem Artikel, ist, dass angeblich diese ganzen Nebenwirkungen irgendwie nur aus Deutschland gemeldet worden sind. Aus anderen Ländern, also wurden sie auch gemeldet, aber in deutlich geringerer Zahl. Und das wundert die Leute dann halt doch ein bisschen. Ich habe woanders gelesen, dass es bei den 31 Opfern, die in Gerinnsel wohl entwickelt haben, 29 Frauen waren. Und das wird aber nicht so kompliziert. Eigentlich. Kann man sich auch noch sagen. Im Supermarkt haben die ja auch diese Astra-Plörre. Die trinke ich auch nicht. Im Supermarkt und die Astra-Blöre. Gibt doch so ein billiges Bier, das so heißt. So. Okay. So, zack's dem Jens mal, Walter. Geh mal rein, Walter. Die verarschen, Junge. Ja. Ich habe auch immer gut eingesteckt, Walter. Aber nichts sagen. Diese Dinge musste ich auf jeden Fall sehr lachen, als ich gelesen habe. Also es geht quasi darum, dass der Walter Kuhl mit einer Firma dem Gesundheitsministerium Masken verkauft hat und die das nicht annehmen wollten. Und der Grund ist, weil die nicht wasserabweisend wären. Und der Herr Kuhl meint, es wäre überhaupt gar nicht bestellt gewesen, dass die irgendwie wasserabweisend sein sollen. Und das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich muss mir das gerade so vorstellen, wie dann da irgendwie so einer steht und dann kommt irgendwie kommen die LKWs an und diese Masken, die wir hier bestellt haben, die sind überhaupt wasserabweisend? Strullt da drauf und sagt dann, das ist gar nicht wasserabweisend. Genau, einmal draufgespuckt, ist ja klebt also geblieben. Ja, genau, wir brauchen die mit Lotus-Effekt. Ja, also komische Zahlungsmoral im Hause Spahn, weil das heißt. Ja, aber was ich wirklich scheiße finde, ist die Überschrift, muss ich sagen, weil Walter Kohl verklagt Jens Spahn, ist halt nicht richtig. Ja, verklagt im Endeffekt die Bundesregierung oder irgendein Organ, das Gesundheitsministerium und zahlen werden das ja wir. Das zahlt ja nicht der Jens. Deswegen finde ich das schon ein bisschen so. Und der Witz ist auch, ich glaube, da zu der Zeit hat die Maske das Stück für 4,50 verkauft. Also das war zu der Zeit, als keiner Masken hatte und alle Masken wollten. Aber mir ist nicht ganz klar, warum so ein großes Ding wie ein Staat nicht hingehen kann und direkt mit den Quellen verhandeln kann. Wofür brauchen wir haufenweise abgehalfterte Politiker oder Politikersöhne, die sich da dran eine goldene Nase verdienen? Warum haben wir da jetzt nicht mal irgendwie Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, nee, wir wollen gerade keine Hyänen bedienen, wir wollen nicht, dass sich jemand bereichert daran. Deswegen machen wir sowas nicht. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es ein Klüppchen. Ne? Games Journal Pro Liste oder so. Ja, auch ganz cool. Ich meine, der Walter Kohl hat ja auch keine Medizinfirma. Er hat eine Consulting-Firma. Ne? die nichts mit Medizin zu tun hat im Endeffekt. Aber er kriegt den Zuschlag. Ein Postengeschäft, ne? Da anrufen, dann hast du eingekauft und verkauft und Ende Gelände. Was jetzt gemacht hier so? Wie Dropshipping oder so. Ja, ist auch wieder wahr, ja. Außerdem glaube ich, dass der. Wenn du auch einen Lamborghini fahren willst. Genau. Und diese geile Uhr habe ich mir gekauft von meinem Tagesumsatz. Mit sieht man das, Jani? Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Jens Spahn überhaupt gar nicht wasserabweisend ist. Ja. Aber jetzt für die nächste Kampagne, für die Impfkampagne, haben sie Uschi Glas auch organisiert. Ne? Also warum nicht gleich mal Janne Rosenberg? Die alte Lederhandtasche. Steht noch. Ja, genau. Okay. Ja, auf jeden Fall diese Geschichte hier, also bevor Mamon jetzt verwirrt ist, ich weiß, du hattest eigentlich dieses eingereicht, dann was gesagt, ich wollte aber das andere und ich habe aber trotzdem jetzt dieses genommen und nicht das andere, weil ich diesen Artikel hier und auch nicht komplett, aber auf jeden Fall diesen einen Bereich hier, wo es um die Zahlen irgendwie geht, dann doch ein bisschen interessanter irgendwie fand. Also es geht halt um irgendwelche Behauptungen vom Lauterbach über Impferei. Und, ja, bei dem anderen Ding, ich weiß nicht, kommt das denn noch? Oder nee, das hatte ich jetzt rausgelassen, weil das war mir zu viel Meinung. Also fand ich jetzt interessant, weil das eben ja so eine Standardaussage von ihm widerlegt, dass eben das Covid so Langzeitfolgen hätte. Und das, was sie da eben hatten an Content, was das belegen sollte, das hat es eben nicht wirklich belegt. Aber ja, ich kann auch erinnern, über das natürlich. Ja, aber das andere, das war wieder so ein, ja, er ist hier zu dumm, die Wissenschaft zu verstehen. Die Leute sind da zu doof, um die Wissenschaft zu verstehen. Das mag auch alles irgendwie sein. Aber dieses hier fand ich dann doch ein bisschen nachvollziehbarer. Also jetzt auch für mein Verständnis. Ja. Und hier habe ich auch das Ganze weggelassen, wo dann hier natürlich Science war jetzt, ja, sich wieder darüber aufregt, dass Leute so dumm sind. Das machen die ja gerne. Ja, das also, ist wie ein halben Artikel immer erst machen. Ja, genau. Erstmal müssen wir ein bisschen einen auf dicke Hose machen. Ja, und hier geht es halt um Ausgangsbeschränkungen, hätte der Lauterbach gesagt, dass es die gegeben hätte in England und sie sagen hier, das wäre nicht so gewesen, es hat keine Ausgangsbeschränkung gegeben, es hat natürlich alle möglichen anderen Sachen gegeben, so wie hier in Deutschland halt auch mit Läden, die geschlossen werden mussten und man darf sich nur mit so und so vielen Leuten treffen und solche Dinge, das hat es natürlich schon gegeben. Vergleichbar ist diese Maßnahmen. Aber es hat jetzt keine Ausgangsbeschränkung gegeben. Und dann geht es noch um die englische Mutante oder britische Mutation oder wie auch immer, dass es dafür angeblichen Lockdown-Ausgangsbeschränkungen gegeben hätte, die unglaublich viel gebracht haben. Und da zeigen sie halt eben anhand von diesen Zahlen, dass die Sachen halt trotzdem gestiegen sind, obwohl sie irgendwelche Verschärfungen von den Kontaktbeschränkungen und sowas gemacht haben. Ja, sie hat aber auch tatsächlich immer wieder behauptet, dass sie in England durch den harten Lockdown gute Ergebnisse gehabt hätten oder in Irland, ne? Irland, glaube ich, vor allen Dingen habe ich das letzte Tage noch gesehen. Irgendwo. Ja, ich sitze hier auch schon wieder seit vorgestern. Darf ich nur noch zwischen 5 und 21 Uhr raus. Ganz toll. Das wird sicher die Wende bringen, wie der Angriff Steiner damals. Piratensender, was gibt's noch? Piratensender Powerplay. Im Internet verbreiten reicht offenbar nicht mehr. Nun muss die Bundesnetzagentur einschreiten. Reicht nicht mehr, ist ja, gut. Ja, wo ich das gesehen habe. Ich habe jetzt einfach mal den Artikel von Golem genommen, aber es haben sehr viele darüber berichtet. Fand ich sehr interessant, weil ich kann mir ganz genau vorstellen, was da passiert ist. Aber worüber wird hier berichtet? Da ist jemand nichts ahnend in seinem Auto durch die Gegend gefahren und hat, ich weiß jetzt nicht, WDR oder 1 Live oder so gehört. Und auf einmal kamen krude Querdenker-Mythen. Also was da jetzt genau war, das ist mir nicht so ganz klar. Ja, also die Frequenz wurde vor allem im Kreis Borken zeitweise von Unbekannten gekapert, hat WDR dazu gesagt. Ja, eine blechernde Stimme, die Corona-Thesen aus der Querdenker-Szene verbreitet habe. Ja, konnte 45 Sekunden gehört werden, während die Dame im Auto durch die Gegend gefahren ist. Ja, also ich gehe mal davon aus, da hat einfach nur jemand so ein, vielleicht kennt ihr diese Dinger, das sind einfach so Audio-Adapter, die quasi ein FM-Signal an das Autoradio senden, wenn man keinen anderen Anschluss hat. Da hat sich einer einen aus China geholt mit einer etwas stärkeren Sendeleistung. Und da hat die Dame, keine Ahnung, die YouTube-Videos oder Podcasts oder sowas mitgehört, während die am Haus von dem vorbeigefahren ist oder so. Ja, aber groß schlimm, weil jetzt... Ja, oder im Auto davor, gucken, ne, weil das, ja, das ist die G2.0. Das wird ja auch gerne im Auto auch Autoradios, alle Autoradios werden mit einem Filter ausgesehen. Oder nee, was weiß ich. Ja, das wird bestimmt nicht beim Haus von irgendwie gewesen sein, sondern bestimmt im Auto davor oder dahinter oder so. Das ist ja gerade, glaube ich, die größte Sache, wo das benutzt wird, weil du in deinem Autoradio dann, wenn das älter ist oder so, kein Bluetooth oder sowas hast, Dockingstation oder irgendwie so, und dann hast du halt dieses Adapter und dann kannst du das einfach mit deinem Radio machen. Genau, irgendwie so. Ich kann mich noch erinnern, da gab es früher ein Thema, da haben öfters irgendwelche Leute Streiche damit gespielt. Das ist 15 Jahre her oder so, wo die Dinger neu waren. Piratensender mit Querdenkern. Generell finde ich, dass sich der Begriff Querdenker so etabliert hat als Deformationswort der Wahl. Ja. Verwundert mich ein bisschen, aber gut. Das zu bedeuten, das Ganze wieder verändern, glaube ich. Ne? So ein bisschen wie besorgte Bürger, ne? Ja, stimmt. Die Bürger ist ja auch so eine Karriere hinter sich. Ja, das ist auch einfach nur eine Empfehlung, das werde ich jetzt nicht abspielen, aber das hatte ich mir die Woche angeschaut, hier dieses Interview SWR1-Leute mit dem Herrn Prantl von der Süddeutschen, ja ehemals Chefredakteur, glaube ich, oder irgendwie von irgendwelchen Ressortleiter von Meinung oder so, hat er irgendwie erzählt. Ich dachte, er wäre Chefredakteur gewesen, aber war, glaube ich, nur irgendwie Ressortleiter, weil er relativ prominent auch irgendwie immer aufgetreten ist und war bei mir jetzt bisher eigentlich auch eher so negativ im Gedächtnis, weil er ja dann auch immer viel so Sachen über, ja, man braucht mehr Frauen in den Redaktionen und weniger Männer und so weiter und so fort, ne, solche Sprüche irgendwie. Und wo man sich dann halt immer wieder so denkt, ja, dann geh doch einfach, ne? Also das war halt bisher bei mir immer dieses Ding, was ich mit dem Herrn Prantl verbunden habe. Aber jetzt hat er hier wohl auch ein Buch geschrieben über Freiheitsrechte in der Corona-Pandemie. Und der Mann ist wohl auch Richter gewesen früher, was ich auch noch gar nicht wusste. Und in diesem ganzen Interview war ich eigentlich ganz gut überrascht, wie vernünftig und klug und mit viel Empathie der Herr Prantl hier auf jeden Fall erzählt hat. Und der hat halt eben auch gemeint, dass diese ganze Sache mit den Querdenkern und den Leuten, die da irgendwie jetzt irgendwelche Theorien entwickeln, eigentlich sich die Regierung selber auf den Zettel schreiben kann, dass die das im Endeffekt verbrochen haben, einfach durch ihre Hinterzimmerpolitik, ne, diese ganzen Runden da mit den Länderchefs da, bei denen dann irgendwas dann rausplumpst und so und ne, halt alles intransparent und ja, so per Dekret, ne, also halt genau diese Sachen, die ja viele dem auch vorwerfen aus dem liberalen Spektrum. Und dass man das alles dazu führt, dass die Leute dann halt diese ganzen Lücken, die da entstehen, dann halt füllen mit ihren eigenen Ideen, ne? Was hinter irgendwas dahinter steckt, warum irgendwas so ist, wie es ist und so. Und das folgt dann halt daraus. Und das denke ich halt auch, ne? Dass das auf jeden Fall einen großen Beitrag dazu gibt. Also irgendwelche Leute gibt es halt immer, ne? Die hatten ja auch eine Zeit lang mal probiert, aus dieser ganzen Reichsbürgergeschichte so eine große Sache jetzt irgendwie zu machen. Wobei ich da halt eben auch, also diese Leute gab es halt alle vorher auch schon. Und jetzt machen die halt Corona-Kram, ne? Also ich weiß nicht, ob das da jetzt irgendwie jetzt zugenommen hat und so. Also da hätte es sicherlich auch Leute gegeben, die einfach das Zeug, was sie sonst halt schon immer denken, jetzt auf diese Sache dann übertragen. Aber es gibt sicherlich auch alle möglichen anderen Leute, die jetzt mit diesen ganzen Dingen halt zum ersten Mal da irgendwie mit solchen Sachen in Berührung gekommen sind, halt ja darüber, dass sie sich diese ganzen Dinge dann irgendwie erklären müssen. Und er kritisiert ja auch, der Herr Prantl, dieses, dass sie im Endeffekt nur die Virologen da irgendwie sich ranholen, um dann irgendwie, und die sagen dann irgendwie, ja, wir müssen das Virus mit allen Mitteln klein machen und das reicht dann irgendwie so als Stoßrichtung halt, ne, und alle anderen Dinge von Leuten aus dem Bildungswesen, aus der Psychologie und so, die sind dann quasi alle egal, ne, Ja, weil aber wie auch sich das. Rettungswagenfahrer oder so, wenn er irgendwie nur wenig gehört, zum Beispiel. Davon haben ja auch viele gesagt, das ist irgendwie relativ Ja, normales aber Jahr gewesen und so. das hat er jetzt nicht Ja. gesagt. Es geht jetzt halt um diese ganze ideologische, also jetzt über die generelle Ausrichtung ja, was halt wichtig ist in der Gesellschaft so generell, ne? Und das wird halt verengt auf, was ist mit den Zahlen, ne? Was ist mit dem Virus? Und das ist halt nicht alles. Das ist halt nicht der einzige Aspekt, ne? Wie er hier halt eben sagt. Ja, also fand ich gut auf jeden Fall. Kann ich euch empfehlen, euch das mal anzuhören. Das war ganz okay beim Lanzer, hat er nicht ganz so gut ausgesehen, aber naja, okay. Habe ich nicht Der gesehen. Lauterbach labert auch alle platt immer. Ja, hier haben wir das Framework für die Ausgabe, Überprüfung und Akzeptanz von allgemeingültigen Zertifikaten zum Impfnachweis, zum Testnachweis und zum Nachweis von einem Erholen von der Krankheit, damit man sich frei bewegen kann während der Covid-Pandemie in Europa. Das digitale grüne Zertifikat. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutsch so genannt wird. Also Digital Green Certificate. Ja, da wurde ja schon was auf den Weg gebracht vor 2 Wochen. Und was im Endeffekt geplant ist, ist, dass es halt ein allgemeingültiges Programm gibt, was alle EU-Staaten natürlich umsetzen und woran alle EU-Staaten sich halten. Und dem würden dann alle EU-Bürger und alle Nicht-EU-Bürger, die sich in der EU aufhalten, unterliegen. Und es geht halt um Reisefreiheit A über Grenzen, aber auch B über Regionen hinweg. Es geht darum, dass persönliche Daten, medizinische Daten über bereits bestehende internationale Medizindienstleistungsnetzwerke transferiert und ausgetauscht werden dürfen, wo ja Datenschutz und der Schutz von Gesundheitsdaten und solche Sachen ja an sich widersprechen würden. Da werden halt Ausnahmeregularien geschaffen für. Und das Ganze ist schon 2 Wochen alt. Warum zeige ich das jetzt? Weil letzte Woche darüber beschieden wurde, dass das Ganze gefast-trackt wird. Das heißt, damit tatsächlich die Mitgliedstaaten die Gelegenheit haben werden, im Sommer noch das in nationale Gesetzgebung gießen zu können, hat man jetzt einen beschleunigten Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene angestoßen. Und ja, Frechheit. das Ganze ist halt ganz interessant, weil ja, einerseits normalerweise ja, sehr viele Regularien dagegen sprechen, dass sowas so schnell entschieden wird. Dann geht es um das ganze Thema Datenschutz, was ausgehebelt wird. Dann geht es halt auch um das Thema der Rechte der Mitgliedstaaten, weil die Mitgliedstaaten haben ja in der Regel eine gewisse Frist, in der sie Zeit haben, EU-Vorgaben in nationales Recht umzusetzen. Und das würde hier halt auch quasi mit einem gewissen, sehr viel kürzeren Zeithorizont ausgesehen werden. Das ist sehr interessant, ob das wirklich so durchgedrückt wird, weil das würde sehr viele Spielregeln auf EU-Ebene verändern, wenn das wirklich so durchgedrückt werden würde. Und ja, macht Spaß, ne? Überhaupt nicht, würde ich sagen. Einigkeit und Recht und Freiheit und ach nee, das wir reden ja über Europa, ne? Ja, stimmt, das war was anderes. Ist auch so ein Motto? Ja, Ja, oder eine Freude. Freude schöner Ja. Also in der Götterfunken. Praxis würde das so aussehen, dass für EU-Bürger, wenn man Corona hatte innerhalb der letzten 6 Monate und einen Nachweis hat darüber, dass man behandelt wurde und das halt überstanden hat, die Impfung hat oder anlassbezogene Tests, wie auch immer die aussehen, und die würden dann halt in einem digitalen System hinterlegt werden, was einerseits über Smartphone-Apps, allerdings auch über ausgedruckte QR-Codes und andere Identifikationsmaßnahmen für Blinde und bla, da muss ja alles immer konform sein und benutzbar für alle. Aber diese ganzen Sachen wurden ja schon geschaffen im Vorfeld für sowas. Hatte ich auch schon mal vorgestellt. Jetzt kommen diese ganzen Sachen halt zusammen, ne? Wunderbar. Hier ProSieben beziehungsweise Popo und Arsch, Joko und Klaas, die machen immer so eine Sendung und können dann eine Viertelstunde gewinnen oder so für ihr eigenes Thema. Und aus der Viertelstunde haben sie jetzt letztens irgendwie dann wohl einen ganzen Arbeitstag gemacht und haben ihre Kamera bei ihrer Krankenschwester oder sowas an den Hals oder am Kopf gehängt oder so. Und haben die den ganzen Tag begleitet. Und das wird jetzt hier als innovatives Format gefeiert. Wo die Kosten klein gehalten werden konnten oder so oder übernommen werden. Ich weiß nicht, das finde ich ganz komisch, dass sie sowas hochzuloben, wenn einfach nur der Arbeitsalltag gezeigt wird von irgendwelchen Leuten. Ganz abgesehen von irgendwelchen datenschutzrechtlichen Bedenken, die man da auch haben könnte, wenn da irgendwelche Leute im Krankenbett gezeigt werden. Ne? Weiß ich nicht, ich habe es nicht gesehen. Aber ich finde, dass es ein Irrtum ist, dass das beispielhaft ist für die Zukunft oder zukünftige Berichterstattung oder so. Weil, weiß ich nicht, wer will dann irgendwie eine Mauer den ganzen Tag über die Schulter gucken oder so. Wir haben alle unsere eigenen Jobs. Ich finde das ganz komisch, hier, halt, diese Analyse. Ich glaube, das war von Watson. Ne? Das ist auch so ein Amadeo-Antonio-Stiftung nahes Blatt, sagen wir mal so. Nee, also nee. Das ist irgendwelche Boulevard-Kacke. Ne? Also ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass die irgendwie da was mit der Stiftung da zu tun hatten. Lass lieber nicht, nee. Aber es ist halt Boulevardkram, also die sind relativ links genau. Wahrscheinlich. Ja, so also weiß hätte ich die jetzt eh nicht ungefähr eingeschätzt. Ne? So Boulevardkram halt. Ja, so Rest von weiß. Ja. Also wenn das stimmt, was hier steht, dann haben wir demnächst so ganz viele so Dauersendungen, wo dann nichts viel passiert, außer dass man nämlich den Leuten über die Schulter guckt. Boring as fuck. Also ich wäre auch dafür, dass Joko und Klaas endlich mal Konsequenzen haben. So. Auftrittsverbot oder so. Ja, sowas in der Art. Sehr innovativ auf jeden Fall. Ja, das, was sie mit Konsequenzen meinten, war, dass ja das Los der Krankenpfleger jetzt enorm verbessert wird, weil wir ja jetzt gesehen haben, wie es denen geht. Ja, das und dass sich die Medien auch verändern jetzt. Also dadurch, dass sie ja so innovativ was vorgelegt haben. So, glaube ich, hat das auch ein bisschen gemeint. Naja, Review of Maritime Transport. Ja, hier sehen wir den extrem umfangreichen Review of Maritime Transport vom United Nations Conference on Trade and Development. Das kennt vielleicht viele, weil der Heiner Flassbeck, der ja auch bekannt ist in Deutschland, der war früher der Direktor von diesem Institut. Aber gut, ich habe ja schon von den internationalen Schifffahrtssachen angefangen zu erzählen. Dann kam die ganze Sache jetzt mit der Ever Given dazu, die ja den Suezkanal blockiert hat. Und die ist überraschenderweise doch jetzt in einer Hauruck-Aktion rausgezogen worden am Montag. Die ganze Sache war wohl tatsächlich so kritisch, dass die Ägypter gesagt haben, ihr holt die jetzt raus und es ist egal, ob das Schiff beschädigt wird. Wir müssen den Kanal so schnell wie möglich freigeben. Unter anderem darum, weil sich langsam so viele Schiffe vor dem Kanal gestaut haben, dass die Situation halt so war, dass selbst wenn der Kanal freigegeben wird, die fast eine Woche warten müssten, bis sie durchfahren könnten. Und ab dem Zeitpunkt lohnt sich halt der längere Weg schon wieder, von der Zeit her zumindest. Und deswegen gab es halt wirklich die Gefahr, einerseits, wenn nicht in dieser Hauruck-Aktion jetzt der Kanal freigeräumt worden wäre, dann hätten sehr viele Schiffe quasi wären weitergefahren und sehr viel mehr Verlust, der auch nicht hätte einklagbar sein können, wäre entstanden. Und ja, dann hat das Ganze auch noch was mit Fluten und Springfluten zu tun, dass man bis zu 10 Tage hätte warten müssen, bis man einen weiteren Versuch hätte starten können. Und deswegen haben die einfach mal alles riskiert und das Schiff rausgezogen. Und seitdem die risikobewussten Ägypter schicken jetzt die Schiffe mit erhöhtem Tempo, mit doppelter Kapazität. Fast 100 Schiffe am Tag passieren den Panama-Kanal seitdem. Kann man nur hoffen, dass sie vorher den ganzen Schutt schon richtig schön rausgeräumt haben. Aber weiterhin ist da jetzt nichts passiert. Der ganze Stau, habe ich ja gesagt, das Schiff war angekündigt am 1. April, beziehungsweise 31. oder 1. April anzukommen. Und die ganzen ja, die ganzen Engpässe werden halt jetzt erst in den nächsten Wochen stückweise auf uns zukommen. Und das hat verschiedene Gründe. Einerseits, und da kommen wir jetzt wieder zur allgemeinen Situation mit der internationalen Schifffahrt. Das Ding hier ist extrem umfangreich, aber ich habe zwei, drei Sachen rausgepickt, über die ich mal kurz reden möchte. Kannst du vielleicht auf Seite 31 gehen? Das wäre super lieb, Chris. Dann da haben wir eine kleine Tabelle. Da geht es um eine Sache, über die ich schon gesprochen habe mit den Containern. Wir haben ja die Situation, dass der allgemeine Seehandel letztes Jahr extrem durcheinander gekommen ist. Und hier in der Tabelle sehen wir die, da habe ich ja vor allem betont, dass Südamerika und Afrika gerade quasi abgeschnitten sind vom internationalen Schifffahrtshandel, bis auf die langfristigen Verträge, die laufen. Kurzfristig geht da gar nichts. Und das hat unter anderem was damit zu tun, dass es nicht genug Container weltweit gibt. Ja, bei der ganzen Corona-Pandemie, während der ganzen Corona-Pandemie sind ganz viele Container über ungewöhnliche Frachtrouten verschickt worden und deswegen hängen jetzt ganz, ganz viele Container in Europa und in Südamerika und Afrika fest. Ja, Moment. So, und das sieht man hier in dieser Tabelle, dass dass im Endeffekt alleine auf der Strecke zwischen Asien und Europa doppelt so viele Container von Asien nach Europa kommen und das hat zur Folge, dass hier in Europa ganz viele leere Container sind und es lohnt sich einfach nicht, die leeren Container nach China rüber zu schiffen. Ja, aber in China fehlen diese ganzen Container. Ja, Maersk hat jetzt beispielsweise angekündigt, dass sie ein paar Wochen Frachtpause machen und gar keine neue Fracht annehmen und nur leere Container hin und her schippern wollen. Maersk ist schon eine ziemlich große Reederei. Ja, und ja, das ist ein riesiges Problem, was generell jetzt besteht und was durch diese ganze Suezkanal-Sache jetzt noch extrem, verschärft wird. Wenn man sich nämlich überlegt, Moment, jetzt kommen wir vielleicht zum nächsten, das ist 34, Seite 34, ein paar weiter runter, da müsste das sein. Bei mir auch nochmal gucken. Ja, 34 ist richtig. Da sehen wir die größten Häfen weltweit von der Kapazität her. Diese Häfen sind im Endeffekt, wenn man die ersten 15 Häfen auf dieser Liste nimmt, da ist Hamburg auch noch dabei, aber Hamburg ist sehr, sehr, sehr weit unten auf dieser Liste. Rotterdam sticht noch ein bisschen weiter hervor, aber natürlich Shanghai, Singapur, weitere chinesische, Südkorea, die sind ganz weit oben, Dubai auch. Das sind diese riesigen Großhäfen, wo gar nicht so viel abgeladen wird, sondern wo von großen Schiffen auf kleinere Schiffe umgeladen wird und Domino gespielt wird. Ja, wir haben nämlich riesige, also wenn man sich überlegt, dass die Fracht, das Chaos fängt an in ein paar Wochen, weil da einfach eine gewisse Latenz im System ist, ja, und man durch diese Unterbrechung kann man sich derzeit gar nicht sicher sein, welche Fracht wann wo sein wird. Ja, alle Container sind zwar getrackt und man weiß, die einzelnen Firmen wissen, welche Ware wo sein, wo ist, ja, auf welchem Schiff ist das, was ich produziert habe, was gerade auf dem Weg zum Kunden ist, ja. Aber die ganze Logistikkoordination ist nochmal eine ganz andere Sache, ja. Die ganzen Just-in-Time-Produktionsketten, die ganzen Umladeketten, ja, es gibt ein absolutes Chaos vor allen Häfen jetzt weltweit, weil einfach diese ganzen Taktungen durcheinander gekommen sind. Ihr müsst euch überlegen, ein Schiff ist durchschnittlich ein paar Stunden im Hafen, während es die Container ablädt. Und dann ist es wieder auf der hohen See und dann kommt das nächste Schiff. Und das unter Idealbedingungen. Aber unter derzeitigen Bedingungen müssen die Schiffe quasi die Häfen einlaufen. Und fast alle Container abladen, weil nicht genau klar ist, okay, braucht man vielleicht einen Container, der ganz unten hinten links steht, der muss jetzt besonders schnell durch die Verzögerung weiter auf ein anderes Schiff geladen werden, weil sonst eine weitere Lieferkette auseinanderbricht. Dieses Beispiel könnte ich jetzt ad infinitivum weiterführen, ja, von den ganzen Millionen Containern, die gerade unterwegs sind, die werden ja drei oder viermal umgeladen und deswegen ist es ein absolutes Chaos, was da in den nächsten Wochen passiert bei der ganzen Lieferkette und da ist einfach nur die Frage, ob die Unternehmen ja, überhaupt in der Lage sein werden, Fertigung treiben zu können, ob die Lagerhaltungskapazitäten haben, wo die das ein bisschen buffern können. Ja, weil wenn die Fabrik wirklich so aufgebaut ist, dass vom LKW quasi in die Fabrikhalle geliefert wird und da ist gar kein Zwischenlager mehr da, dann wird es den Unternehmen auf jeden Fall ganz, ganz schlecht gehen in den nächsten Monaten. Ja, und ein weiterer Grund, warum das so ist, jetzt muss ich mal gucken, das ist auf Seite 71, wenn du da nochmal hingehst, das ist dann auch das letzte hierzu. Da geht es um die, warum es so komplex ist und warum die Leute nicht so ganz genau wissen, auf welchen Schiffen und wo sind die Container, also die Logistikdienstleister. Ja, das war ein bisschen weiter oben, das war die Grafik. Da sehen wir die größten Seecontainer-Shipping-Lines, ja, Maersk, Costco, Mediterranean Shipping Company, GMA und weitere. Diese Schiffe, die ganze Struktur des Logistikhandels funktioniert ja so, dass man im Endeffekt einen Charter hat. Nehmen wir mal das Beispiel von der Evergreen. Da hatten wir Evergiven. Da hatten wir den Charter Evergreen. Das ist eine der größten Firmen, die hier auch auf der Liste draufsteht. Das Schiff selber gehörte aber ja einer japanischen Firma. Die operationelle Firma war Bernhard Schulte Ship Management hier aus Hamburg, eine deutsche Firma. Und die Crew war halt von einer indischen Zeitarbeitsfirma. So, ja. Und diese ganze Internationalität und die Verflechtung, die führt im Endeffekt dazu, dass die Schiffe auf dem Schiff an sich haben die Leute überhaupt gar keinen Einfluss, was für Container da überhaupt geladen werden. Und dann gibt es weiterhin sehr viele Abkommen, die diese Seecontainer-Shipping-Lines miteinander haben, dass wenn halt irgendwelche Kapazitätsengpässe sind oder sowas, dass Costco beispielsweise mal einfach ein Kontingent von Maersk einfach mitnimmt und umgekehrt. Ja, kann man sich ähnlich vorstellen wie die Abkommen zwischen verschiedenen Staaten, was Brieftransfer angeht. Ja, wenn man einen Brief ins Ausland verschickt, kommt der dort an, weil es halt dieses wechselseitige Abkommen gibt zwischen den Ländern. Okay, wir liefern eure Briefe ab und umgekehrt auch. Ja, so. Und dieses ganze komplexe System ist jetzt einmal komplett lahmgelegt worden. Für eine Woche, für 6 Tage. Ja, und ich wollte euch nur einen kleinen Einblick in die ganze Komplexität abgeben. Ja, was wirklich zur Folge haben wird, dass in ein paar Wochen die Leute in den Fabriken sagen können, wir wissen gar nicht, ob unsere Teile ankommen. Weil wir wissen nicht, wir wissen nur, es war geplant, dass es hier ankommt, aber wir wissen nicht, auf welchem Schiff es unterwegs ist und ja, das wird auf jeden Fall noch für einiges Geschrei sorgen, auch wenn das Schiff jetzt sehr schnell entfernt wurde, habe ich ja gesagt, dass das Thema uns auf jeden Fall begleiten wird noch. Ja, es ist jetzt ein bisschen sehr umfangreich gewesen, aber wer sich wirklich für dieses Thema interessiert, ich finde es sehr interessant, obwohl es sehr komplex ist, dem empfehle ich wirklich diesen Maritime Transport Review. Da steht sehr viel Interessantes drin und damit soll es auch erstmal gewesen sein. Ich habe gelesen, dass im Suezkanal die Schiffe von den Lotsen geführt werden oder so, dass der Kapitän auf jeden Fall nichts für konnte. Ne? Das haben die da ja, aber also vielleicht nochmal dann dazu, generell kann man sagen, dass der Unfall ein... es gibt eine Verschwörungstheorie bei der ganzen Sache, da sage ich am Ende, die ist nicht sehr, sehr schlimm, aber könnte sich herausstellen. Aber es ist im Endeffekt so, es ist kein wirklicher Schifffehler gewesen. Es ist eine Mischung gewesen zwischen einem Maschinenfehler, ja, und einer Überkorrektur. Ja, also der Wind hat im Endeffekt das Schiff zur Seite gedrückt, dann wurde gegengesteuert, dann ist die Maschine ausgefallen und wieder angegangen und dann wurde quasi überkompensiert und dann ging die Sache dann wurde hastig in die andere Richtung gelenkt und dann wurde durch Sogkräfte quasi das Schiff an die Wand gesaugt und also da ist wirklich nichts Schlimmes passiert. Die Frage ist halt nur, warum ist dieser Maschinenausfall gewesen und da gibt es die eine Theorie, dass es was damit zu tun hat, dass ja es eine Umstellung gab aus Umweltschutzgründen von dem Treibstoff, dass da weniger Sulfat ja, irgendwie drin sein darf und dass sehr viele Maschinen aus Kostengründen nicht effizient genug umgebaut wurden. Ja, dass im Endeffekt keine Partikelfilter eingebaut wurden, sondern die Maschinen einfach umgebaut wurden, dass sie mit anderem Treibstoff laufen. Und dass es da halt öfters mal zu Ausfallen kommen sollte, heißt es in Kreisen. Aber ja, ne? Und natürlich gibt es dann noch die andere Theorie, dass es die Chinesen waren und die Russen, weil es gibt ja einerseits die Nordpassage, dass da mit russischen Eisbrechern ja Frachtschiffe durch die Nordpassage fahren können. Und dann gibt es ja auch noch das Schienennetzwerk, der Belt and Road, der und da ist es paradoxerweise so, dass mittlerweile, also in 10 Tagen kann man von China was per Zug nach Europa holen. Allerdings kostet das um die 10.000 bis 12.000 Euro pro Container Frachtgebühr, verglichen mit 2.000 Euro Seefrachtgebühr pro Container ist das natürlich 5-mal so viel und nicht so gut, aber in der derzeitigen Situation haben wir Frachtcontainerpreise von 8.000 bis 11.000 teilweise. Ja, das ist ja, also wer Verschwörungstheorien mag, vielleicht waren es auch die Chinesen oder die Russen. Die Russen sind ja immer gut für einen Buhmann. Ja. Hier waren es mal die Italiener, ich hoffe, das auch stimmt, das ist vom 1. April die Meldung. Nämlich das in Venedig, wo ja immer die großen Kreuzfahrtschiffe auch in den Hafen gefahren sind, eben diese jetzt dann doch aus dem Hafen verbannt werden. Das dauert wohl noch ein bisschen, müssen das dann umsetzen, aber der Plan an sich ist ja schon sehr löblich, ne? Also mal eine gute Meldung auch. Das ist ja, das hat ja wohl auch ziemlich stark die Infrastruktur drunter gelitten und die Stadt Venedig ist ja angeschlagen genug. Dann sollte man das vielleicht mal ein bisschen aus Rücksicht auch machen. Ich glaube, die Leute können auch mit dem in einem kleinen Ausflugsboot oder so dann nach Venedig reinfahren. Das sollte ja reichen. Ja, mal eine gute Nachricht, ne? Ja, die Riesenschiffe. Ja. Ja, hier ein Artikel von der New York Times, den ich mit sehr gemischten Gefühlen gelesen habe. Ich habe Schlimmeres erwartet, aber der ganze Ton des Artikels ist sehr seltsam. Der ist im Endeffekt so geschrieben, so wie, keine Ahnung, wie Jugendnachrichten, nicht Kindernachrichten, sondern jugendlichen Nachrichten. So, hey, yo, und keine Ahnung, so richtig verdummt. Aber es geht im Endeffekt um die Sache mit Xinjiang, dass im Endeffekt sehr viele Unternehmen gerade in die Zwickmühle geraten sind, dass sie sich zu einer Selbstverpflichtung haben hinreißen lassen, Baumwolle aus Xinjiang nicht mehr in ihren Kleidungsstücken zu verwenden und zu verkaufen, wegen der Angelegenheit mit den Uiguren, dass sie da quasi zur Sklavenarbeit genötigt werden und Schlimmeres mit denen dort passiert. Der Artikel geht hier nur sehr oberflächlich drauf ein, verurteilt ist aber und redet es nicht unbedingt schön, aber durch den ganzen Stil des Artikels stößt es mir doch ein bisschen negativ auf. Also die New York Times wenigstens nicht total verharmlosen der ganzen Situation, ja. Also sie sagen hier, this has resulted in draconian restrictions, surveillance, criminal prosecutions and forced labor camps. Ja, aber der ganze Stil ist halt sehr, sehr seltsam und es wird auch erstmal gesagt, ja, also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das ist jetzt nicht wieder sowas wie damals in dem einen Videospiel, wo Burberry einen chinesischen Charakter mit irgendwie einer Kleidungstextur versehen hat. Hier, Burberry created signature check skins for characters in the Honor of Kings video game. Und da hat halt China aus irgendeinem Grund gesagt, das dürfen die nicht. Und dann hieß es, Chinesen regen sich auf. Und mit solchen Sachen wird das hier wirklich verglichen. Ja, und diese Sklavenarbeit ist schon wirklich sehr schlimm. Ja, und was im Endeffekt passiert ist mit H&M und sehr vielen anderen Modemarken in China ist, so lustige Sachen wie, du findest die halt nicht mehr, wenn du die suchst im Internet. So auf den Maps-Programmen von denen sind die einfach nicht mehr da. Wenn du in ein Taxi steigst und sagst, ich will zur H&M-Filiale, dann fährt dich der Taxifahrer da nicht mehr hin. Weil der Staat sagt nein. Online-Shop? Nee. Gibt's auch nicht mehr. Also ist bis auf Laufkundschaft hat H&M gerade einen sehr schweren Stand und verschiedene andere Marken auch. Das Ganze ist halt begleitet durch eine WuMao-Kampagne, halt staatlich bezahlte Social-Media-Trolle und halt auch Leute, die halt sich in Struggle-Sessions vor die Kameras posieren müssen und sagen müssen, ah, es tut mir so leid, dass ich ein Model für H&M war, ich sehe jetzt ein, dass es so schlimm ist und ich zerreiße alle Kleidungsstücke, die ich von denen habe und da ist jetzt nach einem halben Jahr die staatliche Kampagne richtig krass angelaufen und hat halt sehr viele Unternehmen auch schon so eingeschüchtert, dass sie gesagt haben, so, okay, wir kaufen jetzt doch wieder von Xinjiang die Sachen. Hugo Boss hat da natürlich eine sehr schöne 180-Grad-Drehung direkt gemacht und hat gesagt so, ja, nee, wir sind stolz, dass wir die Baumwolle überhaupt kaufen dürfen. Ne? Das ist jetzt die Position. Ne? Und ja, die ganze Thematik ist ja hier in Deutschland auch ein bisschen aufgearbeitet worden, aber ich glaube, es ist nicht so ganz bewusst geworden, in was für einer Werbe da der chinesische Staat halt wirklich Druck auf diese Unternehmen macht. Und es gibt ja in China immer noch das Phänomen, dass die Chinesen halt wenig Vertrauen in chinesische Marken und sehr viel mehr Vertrauen in ausländische Marken haben. Und auch nicht alle beteiligen sich an diesen Kampagnen. Ja, allerdings weiß ich jetzt nicht, wie das Ganze aussieht mit dem Social Credit System in China, ob du da vielleicht negative Punkte dafür bekommst, wenn du jetzt sagst, du hast was bei H&M gekauft und das ist super oder so. Ja, die Social Media Posts werden ja von der Partei bewertet und man kriegt positive oder negative Punkte dafür in dieser App. Oder wenn du dort einkaufen gehst, ob das registriert wird. Ja, das ist halt schon eine ziemlich bedenkliche Entwicklung, aber wir reden ja immerhin über China. Also, mal wieder ein bisschen China-Bashing muss sein. Ja, Red Hat Statement about Richard Stallman's return to the Free Software Foundation Board. Ja, die ganze Stallman-Angelegenheit ist ja ein episches Hin und Her. Der ist ja, ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, zum Rücktritt genötigt worden vor einiger Zeit und ist jetzt wieder zurückberufen worden. Und einige Leute finden es gut, andere Leute finden das absolut schlimm. Sehr viele Leute sind jetzt auch da zurückgetreten und eine sehr große Unterstützungsorganisation von der Free Software Foundation ist Red Hat. Der hat ja, glaube ich, IBM, oder? Bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall, die bringen das Geld für die Free Software Foundation ganz gerne auch mit. Und ja, die haben sich jetzt auch im Endeffekt zurückgezogen. As a result, we are immediately suspending all Red Hat funding for the Free Software Foundation and any Free Software Foundation hosted events. In addition, many Red Hat contributors have told us they no longer plan to participate in Free Software Foundation led or backed events and we stand behind them. Also, die haben auch in ihrer Community und in ihrem Umkreis auch die Trommel gerührt, dass die Free Software Foundation jetzt quasi abgegraben wird und schreiben doch so, ja, wir hatten ja gehofft, dass in 2019 ihr die Gelegenheit genutzt hättet, ein mehr diverses und inklusives Board of Directors einzurichten, aber ihr habt nur ungenügende Schritte in die richtige Richtung durchgeführt und jetzt ist Richard Stallman zurückgekommen und ja, wir entziehen euch das Vertrauen. Ja, wunderbar. Schöne Cancel Culture. Ja, was war jetzt mit dem Typen? Spaß. Da steht er hier nicht drin. Bitte? Was war denn jetzt mit diesem Richard Stallman? Warum ist der denn zurückgetreten? Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Es war kontrovers. Sagen wir es mal so, es ist halt so eine Sache, die man als Aushängeschild von einer Firma nicht sagen sollte und dann können schon berechtigte Gründe dazu führen, dass man sagt, okay, tritt mal ein bisschen zurück, aber er wurde ja quasi direkt auch entfernt, ja, und musste nicht nur als Chef des Boards zurücktreten, sondern da wurde ja direkt halt ein großes Fass aufgemacht und wie gesagt, dann kam ja halt die ganze intersektionale Sache, wie ich es ja auch gerade vorgelesen habe aus Red Hat, ne, da gab es ja ganz viele Drängungen, okay, das muss man jetzt als Generationenwechsel ansehen und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass mehr Frauen da sind und mehr Trans und People of Color und halt was weiß ich. Ja, und der Richard Stallman hat halt seine Lobby und macht halt seine Sachen und seine Arbeit spricht halt für sich und ist ja auch Gründungsmitglied und hat halt sich quasi wieder zurückgekämpft in Anführungszeiten. Ja, ist halt auch ein bisschen in Sack und Asche gegangen wegen der ganzen Sache. Aber ja, ihm wird es halt nicht gegönnt. Ja, also ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was es wirklich war, was er gesagt hat, aber es war. Es ging um Kommentare zu Vergewaltigungen im Zusammenhang mit Epstein. So, man hat ihm da wohl eine Verharmlosung vorgeworfen. Ja. Von der FSF ist er wohl auch schon länger weg. Naja. Er ist ja hier, der Richard Stallman ist ja immer ein Charakter mit Ecken und Kanten gewesen, der schon öfters kontroverse Sachen gesagt hat. Halt auch in dieser Programmierer-Szene halt auch nicht ungewöhnlich. Ne? Aber das war halt das, wo man ihn halt dran aufgehangen hat dann. Ja, offensichtlich gibt es Interesse, ausländisches Interesse daran, unsere Schufa zu kaufen. Ist auch nur eine Firma, die dort zu übernehmen und vor allen Dingen dann die ganzen Datensätze auch ins Ausland zu transferieren oder so. Also das ist wohl die Sorge einiger Artikel auch dabei, habe ich so gesehen. Wird hier gehandelt für 2 Milliarden Euro ungefähr. Und ja, könnte jetzt dann, wenn du 2 Milliarden Euro habt, könnt ihr ja selber kaufen vielleicht. Weiß ich ja nicht, aber scheint jetzt veräußert zu werden. Da interessieren sich jedenfalls Leute für. Ja, ist ein bisschen fragwürdig, ne? Ja, ist jetzt nicht so, es ändert sich großartig an der Operationsweise der Schufa dadurch nichts. Wahrscheinlich nicht. Weil selbst durch ausländische Investoren ja weiterhin die ganzen Regeln gelten würden. Heißt, die Daten, die sie jetzt ins Ausland transferieren dürfen, dürfen sie es dann auch und. Ja, nur dann würden sie es auf jeden Fall tun, ne? Das würde da nichts großartig an dieser Situation ändern, was die Datenschutz sagt. Ist eh ein leidiges Thema, aber sagen wir es mal so, das ist eher ein Signal, dass die Deutsche und die Commerzbank sagen, okay, wir bewegen uns jetzt langsam in ein ganz anderes Zeitalter, wo die Schufa nicht mehr der einzige Platzhirsch sein wird, sondern wo es halt sehr viele verschiedene Systeme gibt und deswegen brauchen wir diese institutionelle Investition in dieses System nicht mehr. Die Schufa ist ja ursprünglich gegründet worden als Sicherheitsinstrument für die Banken und die Versicherungen aus eigenem Interesse. So haben die das ja gegründet und deswegen haben sie auch aus eigenem Interesse immer sehr hohe Anteile dran gehalten, um dafür zu sorgen, dass die Standards halt zumindest gewissen Standards entsprechen. Ja, und, aus geschäftstechnischer Sicht. Ich sehe das halt, ich sehe nicht, dass die Daten noch mehr missbraucht werden als jetzt eh schon. Ne, das ist eher ein leidiges Thema. Ich sehe es halt eher als Zeichen, dass es halt nicht nur wenn wir uns über diese Daten Sorgen machen, dass wir uns dann nicht nur über die Schufa Sorgen machen müssen, sondern über sehr viele weitere Unternehmen auch. Es gibt ja die Finanznovelle vom letzten Jahr, die ja explizit jedem Fintech-Unternehmen jeglichen Datenzugriff auf die finanziellen Daten quasi gesetzlich zuspricht. Heißt, wenn du bei einem Fintech, bei irgendeiner App, Finanzvergleich-App oder sonst irgendwas, die Zustimmung gibst und die sagen deiner Bank, alles klar, der hat uns die Zustimmung gegeben, jetzt rück mal alle Daten raus und die Schufa auch und sowas. Diese Systeme gibt es ja jetzt schon. Deswegen wird die Schufa wahrscheinlich perspektivisch weniger wichtig sein und deswegen werden sie wahrscheinlich die Anteile verkaufen. Aber das ist jetzt wirklich nur meine Meinung. Ja, Datenschutz wird natürlich auch an anderer Stelle aufgelöst, sozusagen aufgehoben und aufgeweicht. Das ist richtig, das sieht man immer mehr, ja. Wir haben jetzt eine neue Novelle von NetzDG, glaube ich, und noch so ein anderes Ding, was der Steinmeier da wohl plant, auch mit weitgehenden Befugnissen und so, alles nicht so schön, ja. Ja, mal was Neues, den hatte ich noch nicht gehört. It's time to stop actors with hair, play bald people. Weil die armen Glatzköpfe, die endlich mal werden marginalisiert und denen nicht mal die Rollen, die sie spielen können, mit ihrer mit ihrem marginalisierten Aussehen, selbst die werden noch von den weißen Patriarchatsverfechtern ihnen weggenommen. Also ja, mal ein neuer Take auf ein altes Thema. Ja, eben, weil ich will das nicht haben. Ne? Wenn irgendwie hier mal das Leben von Foucault verfilmt wird, dann müssen die gefälligst bei mir anrufen, ja. Und nicht bei irgendwelchen anderen Leuten, die sich dann nur so eine Kappe aufsetzen. Das ist soziale Gerechtigkeit. Ich fordere soziale Gerechtigkeit. Also, wenn einer so eine Kappe aufsetzt, dann doch gar nicht so. Also, ich finde, Spielfilm oder so würde man sich doch vielleicht die Haare eher richtig abschneiden auch. Und wenn man sich eine Kappe aufsetzt, dann ist das vielleicht nur ein Serienstar oder so. Ja, aber vielleicht musst du ja 30 verschiedene Spielfilme zur gleichen Zeit drehen und für die Hälfte davon brauchst du deine Haare. Kannst du die Haare nicht digital entfernen lassen? Irgendwas Superman mit dem Schnurrbart auch. Das nur grün machen, ne? Das ist ein Greenscreen. Das ist alles Voidwashing hier, das will ich nicht haben. People ja, was sagst Glatze. Du denn hier als People auf Glatze, POG, hierzu? Gibt es irgendwie eine Meinung? Oder bist du. Ja, ich weiß ja nicht mehr. Vielleicht bist du ja auch. Ich finde es richtig. Ich werde. Bist du voluntary oder involuntary? Einmal bist du angesprochen, bist du direkt irgendwie zum Identitätspolitiker oder was ist das denn? Ich bin voluntary und. Dan aus dem Chat sagt, dass der Josh Gondelman, der Autor hier übrigens ein Comedian ist. Also ist wohl nicht ganz so ernst zu nehmen, wie wir gerade hier. Aber ja, ist halt ein guter Punkt, der den Wahnsinn aufzeigt. Aber hier von wegen Glatze ist Nazi, das sind aber nicht mehr. Ja, das heißt, sie nicht ernst zu nehmen. Jetzt habe ich mal ein Problem und jetzt soll es nicht ernst genommen werden, oder was? Du bist ein weißer Mann, was willst du? Natürlich nicht. Unterdrückung. Das ist, jetzt hast du schon so eine kleine Auflösung gegeben. Das Ganze ist schon ein bisschen Tongue-in-Cheek. Es ist aber halt das Schöne an dem Wahnsinn, dass du nicht sagen kannst, ist es jetzt ernst gemeint oder ist es Comedy? So ist es ja. Weil es hat halt genau die schönen, genau die Punkte, knallt es halt ab, die dann auch jedes Thema sein kann. Ne? Vielleicht People off ohne Nose Hair oder People mit Augenbrauen oder keine Augenbrauen oder Augenbrau of Color. Das kannst ja wirklich alles. Semi-Braue finde ich sehr gut. Ja, ich fand das also ich mache heute noch eine NGO auf und ich glaube, ich nenne sie die Teddy Savalas Stiftung. Kojak Horseman. Bitte alle spenden und Demokratie leben. Ich unterschreibe auch, dass ich für Demokratie bin. Oder Eier verstecken, genau. Freiheit finden. Ja, aber ich weiß nicht, ich möchte Glatzen fördern. Ich weiß nicht, ob die das so schön finden. Nein, das schreibe ich auch nicht. Was anderes. Ich schreibe, dass nur Betroffene über Glatzen reden dürfen. Alle wir könnten dürfen vielleicht sein. Einen Sonderstream mit Rainer Schauder zu dem Thema machen. Ja, ich werde vor allen Dingen ständig beleidigt. Und ich habe bei Raik Anders gelernt, das ist quasi das Gleiche wie Bedrohung und alles andere. Mütze, Glatze. Ja, ich werde Peniskopf genannt zum Beispiel. Sie nannten mich Peniskopf. Ja. Sie nannten mich verdammter Haarlose. Genau, das ist schlimm. Das ist. Ja. Ich bin ein Opfer, gebt mir Geld und Macht. Ja, echt, der Meister Propper, der muss wirklich von den Flaschen verschwinden. Da müssen wir mal direkt eine Petition starten. Weißt du, jetzt zu den Leuten sagen, dass mit dem Penis kommt aus deinem Kopf? Kulturelle Gewalt ist das. Ja, Meisterin Propper. Während den Anfängen. Genau, da fängt es an. Der ist ja auch exotisiert mit diesem Piratenohrring und so. Ja, weiß man nicht, was man davon halten soll. Exotisiert. Migrantisiert, nee. Rassifiziert. Ja, und der macht sauber und der ist weiß und der hat eine Glatze und das ist Rassenhygiene. Und man kann sich hinterher drin spiegeln. Also das macht ja auch was mit dir, wenn du deine Identität dann hinterher auf der Arbeitsplatte der Küche sehen kannst. Stimmt, und wenn dein Kopf in den Nacken liegt, kannst du noch eine Schickkarte durchziehen. Ne? Ja, es war ein vergleichsweise kurzer Sonntag heute, oder? Ja, muss man sagen. Ich weiß, was man sagen soll. Man soll sagen... Schäm dich. Jetzt erhältlich im Buchhandel. Ach ja. Ah, apropos Buchhandel, da wird auch gerade von X-Ray Enraged nachgefragt, ist Abels zweites Buch eigentlich immer noch kostenlos erhältlich? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube schon, ja. Ob Knicklicht von Abel Deparian weiterhin als Ostergeschenk auf Amazon kostenlos ist. Ich gucke gerade mal nach. Ja, müsst ihr einfach nach Schäm dich bestellen, nochmal schnell vorbeigucken, ist doch kein Problem. Ne, wir wollen das sehen. Schäm dich. Leute, die dies kauften, kauften auch Knicklicht. Ja, erstmal ein Dank hier. Noch ist Knicklicht, der zweite Roman von Abel Deparian, möge er bald wiederkehren, kostenlos erhältlich auf Amazon. Knicklicht. Ja, wir müssen in drei Tagen gucken und den Stein wegrollen. Vielleicht kommt er dann ja wieder. Stimmt. Vielleicht jetzt nach Ostern. Könnte sein, ne? Dass er wieder aufersteht. Wenn du uns hörst, mach hinne. Ja, fast ist alles vorbei. Kannst du da reinhauen? Kannst du da rauskommen? Und wem das heute nicht gereicht hat von der Zeit, der kann sich ja nochmal den 5-Stunden-Stream von letztens angucken. Da haben wir die Zeit versteckt, die wir heute kürzer machen. Wenn noch nichts Wichtiges ist. Ja, erholt euch noch gut. Morgen vom Homeoffice oder so. Geht in den Wald mal. Homeoffice? Was? Homeoffice? Das Homeoffice. Homeoffice. Homeoffice ist, wenn man trotzdem lacht. So. Schäm dich. Ja, ja, stimmt eigentlich. Der Freiheitsdienst zerschmettert, was hier schade. Bei der Eiersuche immer aufpassen. Ja, nicht zerschmettern. Marxismus lauert hinter jeder Ecke. Genau. Ne? Ich schade, dass Abel nicht da ist. Er hätte auch zum Thema Glatze noch einiges sagen können, denke ich. Ich war ja damals auch in der JA. Die Glatzenträger, ne? Wurde ihm nachgesagt von Verleumdern. Alles Rätschens hier. Ja, macht euch morgen noch einen schönen freien Tag, wenn ihr den habt. Wenn nicht, habt ihr mein Mitleid. Jo, passt auf. Wenn jemand einen Stein vor eure Wohnung rollt, einfach 3 Tage Quarantäne machen und dann wieder raus. Genau. Ist es ja fast nicht auch mal los. Macht einen Schnelltest auf Kulturmarxismus. Ja, ne? Und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag. Eine wunderschöne Woche euch allen. Auf jeden Fall. Und haltet euch vom Suezkanal fern, da ist gerade Gedränge. Ja, ist gerade was los. Habt ihr die Pharaonenparade gesehen? Nee, ja, Ben Hur. Nee, der Ben Hur ist natürlich auch eine gute Sache, aber also der alte, also der zweite, nicht der Stummfilm, nicht die Neuverfilmung aus, sondern nur der mit Charlton Heston. Nee, aber die haben ja die ganzen Pharaonen verlegt vom Ägyptischen Museum in Kairo in das neue, das sie bei den Pyramiden dahin gebaut haben, mit einem riesen Pomp, mit irgendwie 1000 Darstellern in Kostümen und haben sie den Ramses und die Hatschepsut durch die Gegend gefahren. Hatschepsut. Ja, Hatschepsut. Ich glaube nicht, dass sie so heißt. Ich glaube es nicht. Der Name war ziemlich schwer zu entziffern. Ich glaube, das könnte auch ein anderer Name sein, oder? Hast du es nicht gesehen, die Doku mit der Namensfindung von ihr? Nee, habe ich nicht gesehen. Hatschepsut. Ja, die konnten das, da stand eben so eine Tafel an ihrem Bett, hätte ich was gesagt, an ihrem Sarg, wo dann irgendwas drauf stand und das haben sie dann sehr, sehr aufwendig irgendwie rekonstruiert. Okay, es war altägyptisch und bedeutete eigentlich dumme Kuh. Sie hatte genießt. War altägyptisch und ja. Genießt, lauf weg. Ich meine, tut ja nicht Armut, klingt auch nicht so viel besser, ne? Hat man sich halt nur daran gewöhnt, aber. Dran gewöhnt, ja. Der hieß ja auch vorher tut er nicht Aton. Wo kam der eigentlich wirklich her? Das ist natürlich eine gute Frage. Und warum spricht er so gut hieroglyphisch? Genau.